Johannes, ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, inzwischen zwei an der Zahl oder so, zum Muss-man-sehen-Podcast. Vor mir sitzt Plor und Plor ist wieder Florian Bayer. Florian Bayer. Ach, und Gott. Vor mir sitzt Johannes Franke. Nicht Jojo und nicht Josi, sondern einfach Johannes Franke. Josi ist okay. Warum? Bleiben Sie gespannt. Das nächste Mal wird's aufgeklärt. Okay, ja, und wir haben uns, was haben wir uns diesmal genommen? Wir haben uns wie jedes Mal zwei Filme ausgesucht, wovon der eine dem einen besonders gefällt und der andere dem anderen. Und haben die Filme jeweils dem anderen auf das Auge gedrückt, damit er ihn sich mal anschaut und damit wir drüber diskutieren können. Es kann sein, dass wir gleicher Meinung sind, es kann sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Es dürfte auf jeden Fall wieder spannend werden. Johannes hat mir dieses Mal Funny Face aus dem Jahr 57. Aus dem Jahr 1957 aufs Auge gedrückt. Und ich habe für Johannes Magnolia aus dem Jahr 1999. Und bei beiden Filmen ist es so, dass wir sie davor jeweils noch nicht gesehen haben. Johannes kannte Magnolia nicht und ich kannte Funny Face nicht. Man muss dazu sagen, Plor kennt Funny Face auch noch nicht. Plor hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich gebe es zu. Das heißt, wir werden nach Magnolia kurz eine Pause einlegen, uns den Film anschauen und dann ganz frisch ins Gespräch einsteigen. Genau. Ich bin sehr gespannt. Mit frischen Eindrücken. Das dürfte auf jeden Fall spannend werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Magnolia aus dem Jahr 1999. Plor, dann gib doch mal eine kurze Einleitung. Und zwar handelt es sich dabei um den dritten Langfilm des amerikanischen Regisseurs Paul Thomas Anderson. Und Disclaimer, der steht seit 20 Jahren auf der Liste meiner Lieblingsfilme ganz weit vorne. Wahrscheinlich sogar auf Platz 1, unverändert seit 20 Jahren. Ein großes Ensemble- und Episodendrama, das genau die richtige Balance findet zwischen Pathos, Intellekt und Ironie. Biblisch, gewaltig und trotzdem voller Menschlichkeit. Und damit zu dir, Johannes. Ich möchte kurz nachfragen, darf ich? Natürlich. Ich melde mich so in der Schule. Mach das. Okay. Wie oft hast du diesen Film gesehen und in welchen Abständen und wann das letzte Mal? Du hast gesagt, du hast ihn nicht nochmal geguckt, weil du ihn so oft gesehen hast, dass du es eigentlich komplett auswendig kennst. Also das erste Mal habe ich ihn tatsächlich zur Zeit des Erscheinens gesehen. Das dürfte dann wahrscheinlich im deutschen Kino im Jahr 2000 gewesen sein. Und ich weiß, ich war mit zwei Freunden und einer Freundin im Kino, wenn ich mich richtig erinnere. Und die fanden den Film alle drei schrecklich. Und haben sich durchgequält und haben danach über den Film hergezogen. Und ich bin wie hypnotisiert, wie verzaubert aus dem Kino gegangen und dachte, Wahnsinn, was für ein Film. Und habe ihn dann wahrscheinlich ein oder zwei Wochen später nochmal im Original geguckt, weil er mich so umgehauen hatte. Und dann über die Jahre hinweg immer wieder. Es ist ja eigentlich kein besonderes Phänomen, dass sich der Lieblingsfilm, den man hat, ändert. Und bei mir ist die Top 10 der besten Filme, wird auch jedes Jahr neu durchgewürfelt und es kommen immer Sachen dazu oder es fallen Sachen weg. Aber Magnolia ist diesbezüglich eine Konstante und ich würde behaupten, ich habe den bestimmt schon mindestens 10-mal gesehen. Wahrscheinlich jedes Jahr mindestens einmal, in den letzten Jahren eher nicht mehr so oft. Und das letzte Mal dürfte ich ihn, also ich glaube, dieses Jahr habe ich ihn nicht gesehen. Wahrscheinlich habe ich ihn das letzte Mal irgendwann 2019 gesehen. Was ist es, was dich immer wieder zu diesem Film zurückführt? Das ist so schwierig zu sagen. Natürlich spielt Nostalgie eine Rolle. Es ist einfach, er ist ein Film, der mir geholfen hat, die Faszination an großen Dramen zu entdecken. Also ich weiß, in meiner Jugend war ich einfach ein Genre-Fan. Ich habe Fantasy und Science-Fiction und vor allem Horrorfilme total verschlungen. Und so dieses Gespür für große menschliche Dramen, das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Und Magnolia ist wahrscheinlich der Film, der am meisten mit dran schuld ist, dass ich dann angefangen habe, mich mehr mit der Filmgeschichte und vor allem mit den großen Filmemachern auseinanderzusetzen. Also mit Robert Altman, der ja eine große Inspiration auch für den Film war. Mhm. Und dann halt von da aus auch zurückgehen auf Regisseure wie Ingmar Bergman und die Regisseure der Nouvelle Vague. Und ich glaube, Magnolia ist dafür ganz stark verantwortlich, weil davor habe ich Dramen oft abgetan als, naja, ganz nette Filme, die aber so ein bisschen schnarchig sind. Und Magnolia hat das vielleicht noch zusätzlich erwähnt, neben American Beauty, der im selben Jahr, glaube ich, veröffentlicht wurde, vielleicht auch ein Jahr früher, hat diesen Blick geändert. Und American Beauty war damals auch ganz weit oben in meiner Liste der Top Ten. Und das ist zum Beispiel so ein Film, der im Laufe der Zeit immer weiter abgerutscht ist, auch wenn ich ihn immer noch für ein großartiges Werk halte. Hm. American Beauty ist ein schwieriger Fall, weil der Blick auf Kevin Spacey alles ein bisschen verändert, ehrlich gesagt. Also ich krieg's nicht hin, das Werk und den Künstler zu trennen in diesem Falle. Was ich oft anders habe, aber in diesem Falle fällt es mir tatsächlich schwer. Mhm. Weil auch der Film so ein bisschen Sachen behandelt, die bei Kevin Spacey dann ein bisschen problematisch geworden sind. Ja. So der Altersunterschied zwischen Sexualpartnern, ne? Mhm. So, ja. Das kann ich gut verstehen. Bei Kevin Spacey fällt es mir eigentlich relativ leicht, weil er halt ein Schauspieler ist und kein Autor und kein Filmemacher. Ich finde es schwieriger bei Personen wie zum Beispiel Roman Polanski, was glaube ich so ein sehr spezieller Fall ist. Hm. Oder auch bei Autoren wie Heidegger. Also wo man irgendwie weiß, dass ihr Werk auch immer verknüpft war mit ihrem Weltblick. Und bei Kevin Spacey ist das halt weniger der Fall, weil er einfach auch jemand war, der das umgesetzt hat, was Regisseurinnen und Regisseure ihm vorgegeben haben. Ja, ja, das ist richtig. Ja, das ist auch ziemlich unfair dem Filmemacher gegenüber, weil, jetzt reden wir über American Beauty, aber weil das Drehbuch, habe ich gelesen, ist von American Beauty, war schon sehr lange im Umlauf als geniales Meisterwerk und wurde so rumgereicht und es wurde immer gemunkelt, wer macht's denn jetzt eigentlich? Irgendjemand muss es machen, aber es hat sich nicht so richtig, eine ganze Weile hat sich noch nicht so richtig rauskristallisiert, wer es denn am Ende dann eigentlich zwischen die Finger bekommt und wirklich umsetzt. Und das ist nicht verwunderlich, weil dieses Drehbuch einfach unglaublich gut ist. Ja, es war ja auch ein totaler Überraschungshit. Also ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass der Film beim Publikum und bei der Kritik so gut ankam. Ja. Und der hat damals relativ gut abgeräumt bei den Oscars, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, kann sein. Und es war aber irgendwie so ein Film, der aus dem Nichts kam. Mein Problem mit American Beauty, um das irgendwie so noch abschließend zu sagen, ist, dass er für mich sehr stark in seiner Zeit verfangen ist. Das ist ein Film, der sehr gut die Mentalität des amerikanischen Bürgertums Ende der 90er einfängt. Mhm. Und das und wir hatten das letzte Mal schon drüber geredet, dass es Filme gibt, die so ein bisschen ihren Charme verlieren, wenn sie nicht so gemacht sind, dass man ihre Thematik auch universeller auffassen kann. American Beauty ist nicht so ein Fall. American Beauty hat sehr viel, was immer noch funktioniert. Aber trotzdem ist es in sehr vielen Aspekten ein End-90er-Film. Mhm. Und 2001, also 9/11, hat dann sehr viel umgekrempelt, was damals gezeigt wurde. Mhm. Kurzer Hinweis für den geneigten Zuhörer. Wir werden über Magnolia ab Minute 30 reden. Vorher besprechen wir alle Filme, die uns noch über den Weg laufen. Ich finde das ja sehr schön. Also American Beauty, da können wir auch gerne noch kurz dabei bleiben. Ich finde es nämlich tatsächlich spannend, dass es Ende der 90er war, glaube ich, eines der größten Probleme in der amerikanischen Gesellschaft und wahrscheinlich auch in vielen westlichen Gesellschaften, dass es eine unfassbare Langeweile gab. Und eine Langeweile, an der so ein bisschen die Leute auch zerbrochen sind. Das ist das, was American Beauty mit darstellt. Also so diese Wohlstandsverwahrlosung. Ah, okay, ich weiß, was du meinst, ja. Der Kalte Krieg war vorbei, es gab keine großen Konflikte und es gab scheinbar keine große Bedrohung von außen, was sich dann ja offensichtlich als Trugschluss erwiesen hat. Mhm. und die Leute haben die Konflikte dann innerhalb der Gesellschaft gesucht und innerhalb der Gesellschaft auch gefunden, auch vollkommen zu Recht. Also American Beauty hat ja, stellt Konflikte dar, die damals einfach da waren. Hm. Also gerade so diese, das Bürgertum, das seine Probleme versucht, unter den Teppich zu kehren. Hm. Der zum Beispiel der homosexuelle Vater, der das nicht zugeben will und sich hinter krasser Homophobie und krassem Machoismus versteckt. Hm. Oder auch die Frau, die eigentlich nichts mehr von ihrer Ehe erwartet, aber einfach mit dem Mann zusammenbleibt, weil es den Schein nach außen wahren soll. Ja. Ja, was aber auch universeller ist, weil wenn ich nach Deutschland in die kleinen Städte gucke und mir so, was ja Reinhard Grebe so wahnsinnig großartig teilweise aufnimmt in seinen Texten, dieser Vorstadt schick und wir sind alle, ist alles schick und Familie Gold. Mm, definitiv. Schon, ja. Naja. Deswegen ist definitiv ein universelles Thema. Sehr viel, was in dem Film behandelt wird, und das macht ihn auch immer noch sehr stark. Ich glaube, er hat so ein bisschen für mich einen Reiz verloren, was Inszenierung betrifft und was Ästhetik betrifft. Er wird gerne sentimental. Ja. Auch an manchen Stellen einfach zu sentimental. Und er hat einen sehr simplen Blick auf das Thema Glück. Weil letzten Endes geht es darum, dass das Glück des kleinen Mannes ist, sich ein schickes Auto zu kaufen und zu kiffen und die minderjährige Freundin seiner Tochter zu verführen. Und das wird wenig, wenig kritisch reflektiert in dem Film, dass er sie so anhimmelt und dass sie dafür sorgt, dass er sich selbst befreit. Ja. Das ist eine ganz allgemeine Frage, wie viel muss der Film selber an Kritik und Hinterfragung mitliefern und wie viel kann er dem Zuschauer überlassen? Das habe ich bei Funny Face, wenn wir dann nachher noch besprechen werden, den Gedanken, den können wir dann nochmal aufgreifen. Oh ja, das finde ich gut. Okay. Dann lass uns doch mal zu Magnolia. Ja, bitte, Johannes, ich bin wirklich sehr gespannt drauf, wie du den Film fandst. Also, es fühlt sich so an, ich habe vorher nicht geguckt, wie lang dieser Film ist. Und ich habe nach 2 Stunden gedacht, ah, okay, dann ist das jetzt also der Showdown. Ja. Und dann fing der Film an. Mhm. Und es ist schon, 2 Stunden Vorwort für den Film zu haben, ist schon hart. Aber irgendwie auch geil. Also ein bisschen masochistisch. Also ich habe mich schon ein bisschen so gefühlt, wie ich, mir wird jetzt hier der Regisseur walzt sich sehr gerne aus und weiß ganz genau, dass er ein bisschen das Publikum quält damit. Aber irgendwie fand ich es auch gut. Ich weiß nicht, gemischte Gefühle. Also mixed signals für ein erstes Date, würde ich sagen. Aber alles in allem, ich muss unbedingt die Kamera hervorheben, die ich unglaublich gut fand. Ich nicke sehr heftig gerade im Hintergrund. Und dieser Look and Feel von dieser Zeit, auf Film gedreht, anamorphic lenses benutzt. Was gehört dazu? Diese speziellen Kamerafahrten, die Steadicam-Fahrten, die damals noch nicht so technisch ausgereift waren, sondern von einfach mit Manpower gemacht wurden und nicht mit Gimbals und so elektronischem Kram. Und einfach ein Feeling für einen Film und du bist so drin. Das fand ich toll. Ja. Fand ich wirklich toll. Das ist ein ganz tolles Gefühl für eine bestimmte Art und Weise Film zu machen. Und die mochte ich wahnsinnig gern. Ja. Ja, die Kamerafahrten sind wirklich beeindruckend. Also es gibt ja einige Momente, wo die Kamera sehr lange den Protagonistinnen oder Protagonisten folgt und es wirklich keinen Schnitt gibt und dann auch teilweise die Kamera ausweicht in andere Räume und plötzlich einem anderen Gespräch kurz lauscht und dann wieder zurückfindet zu den Leuten. Also es hat. In diesen Momenten gibt es so ein Gefühl von Bewegung, dass alles in Bewegung ist und was auch eine unglaubliche Spannung und Dramatik erzeugt. Was du gerade angesprochen hast, finde ich ganz spannend, das mit diesem Quälen und mit dem Masochistischen, das ist das, was man, glaube ich, oft hört beim Urteil über diesen Film, dass der sehr lange ist und dann in manchen Momenten auch langatmig. Und was auch oft so der Hauptkritikpunkt ist, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich wenig nachvollziehen kann. Also ich kann es nachvollziehen, verstehe mich nicht falsch, aber es ist was ich überhaupt nicht teile. Ich fand, dieser Film hat genau die richtige Balance gefunden zwischen den sehr ruhigen und sehr getragenen Szenen, in denen fast nichts passiert, mit auch langen statischen Kameraeinstellungen und diesen bewegten Szenen, in denen alles in Bewegung ist, in denen schnell hin und her geschnitten wird, in denen sich die Menschen bewegen, in denen sich die Kamera bewegt, in denen ständig Musik läuft. Und dadurch hatte der für mich einen sehr getragenen Fluss. Es gab nie diesen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt sollte aber noch mal was Neues passieren, sondern es war eigentlich so eine permanente Anspannung für mich da. Es ist aber schon schwer, eine Brücke von 3 Stunden stabil zu bauen. Und ganz viel Heavy Lifting macht die Musik, ist mir dann aufgefallen. Ja, ja. Also mir ist dann aufgefallen, dass er streckenweise, das passiert nicht durchgängig, aber streckenweise wechselt eine Musik die nächste ab und du hast eigentlich kaum mal einen ruhigen Moment. Und das liegt, glaube ich, daran, dass du versuchst, 3 Stunden zu überbrücken, die manchmal mit langen Szenen und ruhigen Szenen ihre Spannung aber nicht verlieren sollen. Und dann macht das die Musik. Ja. Und das ist so ein kleines bisschen, hat es mich gestört zwischendurch. Weil ich das Gefühl hatte, das ist halt dann so eine, du legst es auf die Musik ab weil du weißt, ich bin jetzt in diesen Shot verliebt. Ich bin in diesen Shot verliebt, der so lang ist und der irgendwie eigentlich nicht viel Dramatik mitliefert, aber dann muss halt die Dramatik die Musik übernehmen. Das fand ich schade, weil das hat er eigentlich nicht nötig gehabt, der Film. Weil eigentlich war er gut genug. Du hättest ihn gekürzt? Also du hättest gesagt, auch 2 Stunden hätten es auch getan? Na, so weit möchte ich nicht gehen. Ich kann es nicht sagen. Oh. Dafür bin ich nicht, da muss ich noch 10-mal sehen, um genau sagen zu können, das hätte rausgekonnt oder nicht. Also in meinem Gefühl. Ich will natürlich nicht in dem Werk eines anderen rumfuschen, aber so, wenn ich es gemacht hätte. Aber also ich meine, ich kann auch total verstehen, dass man irgendwie sich einfach mal 3 Stunden Zeit nehmen will, was zu erzählen. Das ist klar. Und er will ja auch nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern er will ja im Grunde, wie viele Geschichten erzählen? 4, 5? 9? Das ist die gute Frage, wie viele Geschichten in diesem Film verborgen sind. Ja. Es sind, also was für mich die langen Szenen gerettet hat, war diese unglaubliche Liebe zum Detail. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einfach immer diese Momente, wo die Kamera nochmal was Neues einfängt. Das sind Gesprächsfetzen, die aber auch eine ganz wesentliche Rolle spielen für eine andere Geschichte, als die gerade läuft. Zum Beispiel gibt es diese Szene relativ am Anfang, wo Vater und Sohn bei dieser Quizshow ankommen, bei der Sohn mitspielt. Und dann läuft der Vater durch diese Gänge und dann gibt es so einen kurzen Schwenk in das Büro von dem Showmaster, der ja auch seine ganz eigenen Probleme hat und dessen Geschichte dann auch weitererzählt wird. Und man sieht, wie er mit den Assistenten diskutiert und dann fährt die Kamera wieder zurück. Und es gibt einfach diese Dynamik, die in den Details steckt und die vielleicht auch tatsächlich beim ersten Mal so ein bisschen untergeht im Gesamtrausch, weil der Film erschlägt einen natürlich komplett mit seiner Geschichte, mit seinen Geschichten. Ja, das ist auch ein bisschen, man muss dazu sagen, der Film ist 99 rausgekommen. Da gab es noch nicht solche Serien wie Breaking Bad oder wie, wo du erstmal 5 Episoden damit beschäftigt bist, die ganze Personalie kennenzulernen. Ja. Und wenn du einen Film von 3 Stunden hast und die ersten bestimmt 45 Minuten damit beschäftigt bist, die Personalie kennenzulernen, zu wissen, okay, da gibt es diesen Quizmaster, da gibt es diese Frau. Ich habe irgendwie wahnsinnig spät verstanden, dass Julianne Moore die Frau von dem Sterbenden ist, der Vater von Frank ist. Ich bin total... ich habe bis zur letzten Minute sozusagen noch Punkte verknüpft. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler oder eine gute Sache vom Film ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das geil finde, dass ich bis zum Ende irgendwie erst Aha-Momente habe oder ob das irgendwie komisch ist. Lass uns doch mal zu den einzelnen Geschichten gehen. Gab es eine, die dich besonders beeindruckt hat? Gab es eine, die, oder welche würdest du sagen, hat dir am besten gefallen? Welche fandest du am schwächsten? Ich kann nicht sagen, welche mir am besten gefallen hat, weil ich Tom Cruise gesehen habe und gesagt, um Gottes Willen, bitte, ich will nicht Tom Cruise angucken, bitte. Und dann war der aber, wie in jedem Film, eigentlich so gut, dass man ihm trotzdem zugucken möchte. Aber ich komm nicht damit klar. Ich komme nicht mit Tom Cruise klar. Ich gucke mir den an und denke, um Gottes Willen, mach weg, bitte nicht. Das klingt fies und das klingt gemein und das sage ich eigentlich ganz selten, aber Tom Cruise ist so ein Fall, der mir einfach, mir rollen sich die Fußnägel hoch. Ist das dasselbe Phänomen wie bei Kevin Spacey, was du vorhin angesprochen hast, dass du einfach mit Tom Cruise als Privatperson nicht klarkommst? Wahrscheinlich. Aber in jedem Gesicht, auch das ist ganz gemein Schauspielern gegenüber, das ist, würde ich auch ungerne, dass das Leute über mich sagen, aber in jedem Gesicht steckt ja der Mensch. Der, selbst wenn er was völlig anderes spielt, sehe ich einen Menschen mit einem bestimmten Gesicht vor mir. Und bei Tom Cruise liegt das Bild, was ich von ihm habe, durch Interviews so auf seinem Gesicht drauf, dass ich damit nicht klarkomme. Das ist total faszinierend, weil es gibt ja diese Szene mit Tom Cruise. Tom Cruise spielt in dem Film einen Sexpapst, einen Pickup-Artist. Mhm. Lange bevor diese Pickup-Artist-Nummer groß war, die wurde ja erst so vor 10 Jahren, wurde die ja richtig groß. Und er spielt aber genau das, so einen Fernsehprediger, der sagt, ich bringe euch jetzt bei, wie ihr Frauen klar machen könnt. Respect the cock. Genau, genau. Tame the cunt. Genau. Ja. Und dann in diesen ersten 45 Minuten, die du angesprochen hast, hat er dann ein Interview mit einer Reporterin und sie konfrontiert ihn dann mit seinen Lügen, weil er hat ganz viele Lügen über sein Leben erzählt. Was spannend ist, am Anfang dieses Interviews ist diese Rolle, also den Tom Cruise spielt, ich muss einmal kurz nachschauen, wie er nochmal heißt. Frank. Ist total aufgekratzt und nutzt dieses Interview, um sich komplett zu präsentieren und zu sagen, ja, und ich bin immer voll da und ich muss immer voll da sein. Und dann springt er rum und tanzt er rum. Und das ist so witzig, weil ungefähr, ich weiß nicht mehr genau so wann, so knapp 10 Jahre später gab es diesen Auftritt von Tom Cruise bei Oprah Winfrey, wo er genau das macht, was seine Rolle macht. Ach, wo er einfach total durchdreht und sagt, wie positiv er ist und wie fröhlich er ist und wie toll sein Leben ist. Und dann quasi komplett durchdreht und sowohl Oprah als auch das Publikum sind total schockiert. Ja. Und er hatte ja auch danach und davor auch so ein paar sehr krude Interviews, wo er vor allem, wenn er auf Scientology angesprochen wurde, sich komplett daneben benommen hat und wirklich so einfach nur so ein crazy Typ war. Und diese Szene in dem Film ist so schön, hat so was schön Prophetisches, weil sie das antizipiert, was dann Tom Cruise, der echte Tom Cruise, später wirklich machen sollte bei Fernsehauftritten und in Interviews. Geil. Oh Gott, das wusste ich nicht. Großartig. Oh. Er war übrigens nominiert als bester Nebendarsteller für den Oscar für Magnolia. Ja, ich muss auch sagen, er war wirklich gut, ne? Also es ist halt so, er kann das halt. Aber irgendwie, ich komme nicht drüber weg. Und deswegen habe ich auch eben Schwierigkeiten gehabt, in diesen Strang reinzukommen. Mhm. Und in dem, wie es sich auflöst am Ende, Frank sitzt dann am Bett des sterbenden Vaters, weil sie hat es dann doch geschafft, sich da hinzubegeben, obwohl er eigentlich jeglichen Kontakt und jegliche Telefonate abgelehnt hat. Um sich dann doch zu konfrontieren mit dem sterbenden Vater, der ihn allein gelassen hat, mit der Mutter, die in 1980 gestorben ist schon. Ja. Und da ist er dann völlig verzweifelt und bricht zusammen. Und da sehe ich dann dummerweise als Schauspieler wieder den Schauspieler, der verzweifelt versucht zu spielen. Leider. Ach, krass. Ja, leider. Ja, ich fand die Szene so stark, wenn er da sitzt und seine Gefühle so unterdrückt und sein ganzer Körper ist angespannt und er kämpft mit den Tränen und sagt, ich werde jetzt nicht weinen. Eigentlich stimmt es auch. Eigentlich hatte das auch gut gemacht. Aber es gibt zwei Momente, wo mir das zu, wo er nicht wirklich drin war. Und das ist ein bisschen schade. Also, yeah. Das hat mich ein bisschen, da habe ich dann den Schauspieler gesehen, der besonders, der eine Oscar-Szene machen wollte. Ja, weißt ist du, ihm ja auch gelungen. Also ist ihm nicht ganz gelungen, weil er hat offensichtlich den Oscar nicht gekriegt. Ah ja, okay. Aber ich habe durchgespürt, dass Tom Cruise in dem Moment gedacht hat, dafür kriege ich einen Oscar. Aber er hat verloren gegen Michael Caine in dem Jahr. Ja. Also das gegen Michael Caine zu verlieren bei der Oscarverleihung ist wahrscheinlich no shame. Nicht so tragisch, genau. Yeah. Schauspiel, ja, ich glaube, zum Schauspiel kann man viel sagen in dem Film. Es ist ein Ensemblefilm und es sind so viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich habe Julianne Moore wieder geliebt. Ach, großartig, ja. So eine tolle Frau, unglaublich. Aber da tut es das Gleiche, das tut mir in die anderen Richtung wieder leid. Ich mag Julianne Moore einfach als Schauspielerin und schon, sobald ich sie auf der Leinwand sehe, bin ich viel unkritischer. Aber sie ist auch eine fantastische Schauspielerin. Ja. Also selbst, ich finde, sie hat in vielen Filmen mitgespielt, in denen ich sie, viele Filme, die ich eher durchschnittlich fand, aber sie war immer gut. Ja. Ich fand die Schweigen der Lämmer-Filme mit ihr, also Hannibal war das. Hat sie einen Zweilen davon? Ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Ah, es war nur Hannibal, genau. Hannibal, da hat sie die Clarissa Starling gespielt, die vorher von Judy Foster gespielt wurde. Ja. Und ich fand den Film wirklich nicht gut. Aber sie, wo ich dachte, es schafft niemand, diese Rolle von Judy Foster, dieser Rolle nochmal Leben zu geben, weil das ist einfach eine Judy Foster-Rolle. Und es ist eine Schande, dass sie den Film ohne sie machen. Ja. Aber das hat funktioniert. Okay. Und dann in dem Remake von Carrie von Stephen King. Ah, okay. Schrecklicher Film. Überhaupt nicht gut. Ich bin 2013. Sogar gesehen irgendwann, ja. Aber da spielt sie die Mutter. Und sie ist das einzige wirklich gute Moment in diesem Film. Also sonst ist das ein komplettes Desaster, aber sie ist fantastisch da drin. Aber neben Julianne Moore auch, also Philip Seymour Hoffman hat eine ganz kleine Rolle, haben wir vorhin schon gesagt. Das aber er voll schade mit Leben. Er ist so, du kommst, sobald er ins Bild kommt, denkst du, oh Gott, ich will die ganze Zeit ihm zuschauen, wie er spielt, ja. Wahnsinn, ganz toll, sofort Präsenz da, die irgendwie, Ich fand seine Rolle, er spielt den Krankenpfleger von Earl Partridge, von dem alten Mann, der im Sterben liegt. Und in der Handlung geht es darum, dass er versucht, den Frank, also von Tom Cruise gespielten Pickup-Artist, irgendwie ans Telefon zu kriegen, damit er noch einmal seinen Vater sieht, weil sein Vater hat sich das gewünscht, bevor er stirbt. Und ich finde, er hat in diesem Film fast so die Präsenz eines Engels, weil er die ganze Zeit kämpft für diese eine kleine Sache. Und er ist Krankenpfleger, ist ganz in Weiß angezogen. Wenn ich mich richtig erinnere, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Stimmt nicht ganz, aber ja. Aber blau, weiß, ja. Er scheint hell. Er ist, und das ist schon fast so übermenschlich, auch mit dieser ganz sensiblen, ganz zarten Art, mit der er dann herumtelefoniert und mit den Leuten redet und wie er mit seinem Patienten redet, das ist ein fantastischer Auftritt. Vor allem, weil er das ja auch nicht müsste. Er ist ja ein Dienstleister theoretisch, ne? Und er müsste nicht mit dieser Energie und mit dieser Verzweiflung und mit dieser Emotionalität da reingehen und das wirklich wollen für diesen sterbenden Mann. Ja, es gibt diesen einen großartigen Moment, wo Al Partridge kurz so ein bisschen die Sinne verliert und irgendwie eine Geschichte erzählt und dann irgendwo komplett anders ist und sagt, oh, wo ist es, ich kann es nicht finden und versucht so mit seiner Hand irgendwas zu greifen und dann geht Philip Seymour Hoffman ganz nah an ihn ran und sagt, Moment, ich hab es und greift ihm an die Hand und tut so, als ob er irgendwas nehmen würde und nimmt es und legt es dann zur Seite und das ist ein unfassbar zärtlicher Moment von ihm. Also ich könnte jedes Mal in Tränen ausbrechen, wenn ich diesen Moment sehe, dieses Gespür für den Menschen und dieses Gespür für diesen Moment, um dem Menschen jetzt das zu tun, was für ihn am besten ist. Und das ist so schön, so eine schöne Szene. Es gibt eine ganz tolle, die daran anknüpft vielleicht, weiß ich nicht genau. Ich kann mich an die Sache nicht erinnern, die du jetzt gerade ansprichst, aber ich muss daran denken, wie er gegen Ende des Films sagt, dass er eine Zigarette rauchen will. Und man sieht schon und denkt sich, na gut, der Mann stirbt sowieso gleich, er könnte vielleicht auch einer rauchen, weiß ich nicht, aber würde man als Pfleger ihm dann noch eine Zigarette geben? Und er gibt ihm eine Zigarette in die Hand und macht sie dann pantomimisch an. Ja. Und das ist so, so großartig. Und dieser sterbende Mann zieht dann auch nicht wirklich in diese Zigarette, sondern macht das auch so pantomimisch und nimmt sich einfach so einen Moment. Und das ist so selbstverständlich zwischen den verabredet, dass sie das so machen. Und das ist so ein, Oh, da, oh Gott, das war genau dieser Moment, den du gerade ansprichst quasi. Ja. Also so vom Gefühl her. Oh Mann. Ja, diese Menschlichkeit. Ja, diese Menschlichkeit, das ist toll. Und das macht der Film ganz viel. Ich würde gerne noch zwei Rollen ansprechen, die ich besonders spannend fand. Ja. Und auch wegen der schauspielerischen Leistung. Das eine ist William H. Macy als Quizkind Donny Smith, erwachsen gewordenes Quizkind. Oh Gott. Der hoffnungslos verliebt ist in einen jungen Barkeeper. Mhm. Und weil er so hoffnungslos verliebt ist, in diesen sich sogar eine Zahnspange machen lassen will, weil sein Angebeteter auch eine Zahnspange hat. Genau. Und er ist dann in dieser Bar und trinkt sich eigentlich Mut an, weil er ihn endlich ansprechen will. Und dann hat dieser Barkeeper aber einen älteren Freund, der auch zudem noch ein total versnobter alter Dandy ist. Und es kommt zu einer fantastischen Szene, in der dieser Donny dann anfängt, den Dandy zu beleidigen, gleichzeitig seine Liebe ausspricht für den Barkeeper. Und dieser Dandy sagt zu ihm, man sollte keine Kinder mit Engeln verwechseln. Und er ist total betrunken und rantet darum und sagt dann irgendwann, und nein, es ist nicht falsch, wenn man Kindern mit Engeln verwechselt. Und läuft dann aufs Klo und übergibt sich. Und diese ganze Szene, diese ganze Abfolge, ja, ist so stark, weil er hat in diesem Moment, ist er zum einen so schwach und so verzweifelt, mhm, und gleichzeitig, obwohl, und er verhält sich total albern und unfreiwillig komisch, und gleichzeitig strahlt er so viel Würde aus, mhm, weil er plötzlich diesen Mut hat, zu sich zu stehen. Mhm. Er war jemand, der sein Leben lang unterdrückt wurde und der ständig ausgebeutet wurde, und er steht in diesem Moment zu sich, und egal wie absurd das ist, egal wie albern das ist, egal wie sehr er sich eigentlich zum Affen macht, er hat in diesem Moment eine unglaubliche Würde und Stärke. Mhm. Und William H. Macy spielt das ja einfach nur fantastisch. Großartig, ganz, ganz großartig, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also kein Aber. Ich weiß nicht, woran es liegt. Diese Szene atmet diese Zeit der Art und Weise, Dialoge zu gestalten und eine Szene zu inszenieren, die ich eben so großartig finde. Warum macht es ausgerechnet diese Szene? Also du guckst mich so verständnislos an, wie ich mich auch angucken würde. Aber mir fällt das gerade so auf, dass diese Art und Weise, Dialoge zu schreiben, ein bisschen unrealistisch, ja, ein bisschen fast schon theatrisch quasi. Ja, ja. Ich weiß nicht, man findet dann Worte, die nicht realistisch sind, die aber es irgendwie schaffen, die Gefühlswelt der Beteiligten zusammenzufassen gut und über diese Szene hinaus zu tragen quasi, also über diesen Moment hinaus, nicht nur den Moment zu erzählen, sondern die ganze Tragik des Lebens dieses jungen und späteren Mannes zu erzählen. Ja. Irgendwie schafft er das, und das schafft vor allem diese Zeit. Ich habe das Gefühl, das gibt's heute nicht mehr so. Ja, vielleicht wurde damals mehr in einzelne Sätze gepackt, mehr Inhalt, weil die Filme sich dazu verpflichtet gefühlt haben, mehr in einzelnen Sätzen zu erzählen. Ist es das vielleicht? Also, dass jeder Begriff autobiografisch sein muss, jeder Begriff trägt so die ganze Lebensgeschichte in sich, und jeder einzelne Satz ist so ein großes Stück für die Erklärung eines Charakters. Ist es vielleicht das, dass man damals noch nicht so einen Wunsch hatte, auch mehr nebensächlich in Dialogen zu erzählen? Weiß nicht, also das kann natürlich sein. Es kann sein, dass wir heute eher dazu tendieren, noch realistischer und damit eben auch diese ganzen kleinen Nebensächlichkeiten, die wir immer wieder mit transportieren, irgendwie zu bringen. Und das sozusagen, der ganze Film hat ja so ganz viele sehr künstlerische Elemente. Ja. Wie zum Beispiel, dass die plötzlich alle dasselbe Lied singen. Ja, von Amy Mann. Was so ganz, wo du denkst, das passiert heute nicht mehr in Filmen, dass jemand sich die Freiheit rausnimmt, dass jede einzelne Figur, die irgendwie Bedeutung hat, plötzlich dieses Lied singt. Nicht performt, nicht im Sinne von Musical, alle stehen, werden plötzlich tanzen und drehen sich und singen voller Inbrunst dieses Lied, sondern irgendwie Julianne Moore sitzt in ihrem Auto und stirbt gerade an einer Überdosis von Medikamenten und murmelt das Lied auch so vor sich hin. Andere machen das deutlicher. Aber ja. Es ist so großartig. Also es ist toll, sie singen ja auch alle, also die Schauspieler singen das wirklich alle selbst. Und ja, sie können teilweise nicht singen. Mhm. Und es wird stehen gelassen. Ja. Wise Up von Amy Mann ist auch ein schöner Song. Amy Mann war ja für den gesamten Soundtrack verantwortlich. Ah, okay. Und der passt auch sehr gut dazu. Ich wollte noch, ich kann es nur unterschreiben. Also ich finde es auch fantastisch, dieses theatralische, fantastische. Ich glaube, darauf kommen wir gleich zurück, wenn wir nochmal zu dem apokalyptischen Ende kommen. Mhm. Ich wollte noch auf eine Schauspielleistung eingehen, und zwar von Melora Walters. Mhm. Sie spielt die Claudia, die drogenabhängige Frau, die mehr oder weniger durch Zufall in ein Date mit einem Polizisten gerät, mit einem sehr verantwortungsbewussten Polizisten. Da kommen wir zu der, ich glaube, meiner Lieblingsgeschichte. Ah, schön. Das ist meine Lieblingsgeschichte, glaube ich. Das ist auch eine tolle Geschichte. Weil da gibt es auch meine Lieblingsszene im ganzen Film. Dann erzähl doch mal kurz, was in dieser Geschichte passiert, und sag, was deine Lieblingsszene ist. Okay, also diese Frau wird, ich weiß nicht mehr, wie sie eingeführt wird, aber auf jeden Fall haben wir sofort den Eindruck einer drogenabhängigen, verzweifelten Frau, und ich bekomme erst sehr spät im Film mit, vielleicht auch, weil ich nicht aufgepasst habe, keine Ahnung, dass das die Tochter von dem Quizmaster ist. Genau. Und die sitzt zu Hause, hat ihren Fernseher laut an, macht Musik laut an, alles durcheinander, sie kann eigentlich nichts davon genießen, sondern und nimmt Drogen. Und die Nachbarn haben sich wohl beschwert, und dann steht irgendwann dieser Polizist vor der Tür und sagt, Ma'am, vielleicht sollten Sie, um Ihr Gehör ein bisschen zu schonen, und erholt aus, viel, viel weiter aus, als er als Polizist müsste. Er könnte auch einfach nur sagen, Alter, mach leise, die anderen haben sich beschwert. Tschüss, schönen Tag noch. Aber nein, er nimmt sich die Zeit, und er ist auch jemand, der dann wird auch schon vorher gesehen, hat schon auch eine Razzia in einer anderen Wohnung gemacht und hat dort auch eine Leiche gefunden. Also es scheint auch sein Vorgehen zu sein, wirklich nachzufragen, in die Wohnung zu gehen, zu gucken und Fragen zu stellen, um rauszufinden, ob vielleicht jemand was zu verbergen hat. Und holt halt weit aus mit, das könnte ihr Gehör schädigen, vielleicht sollten sie sich mal Gedanken darüber machen, und vielleicht merken sie sich einfach die Zahlen, die da stehen bei der Lautstärkeregelung, und dann weiß ich, das ist eine gute Lautstärke, ohne die anderen zu stören. Und irgendwie geraten die beiden nach und nach in, da geht's dann nicht mehr darum. Plötzlich geht's nicht mehr darum, welche Lautstärke, obwohl das die Worte sind, die sie wählen, ne? Aber es geht dann im Subtext darum, sich abzuchecken. Willst du einen Kaffee? Ja, Kaffee. Der Kaffee ist ganz furchtbar schlecht, aber er sagt dir jetzt nicht. Ja, er schüttet den Kaffee in die Blumenbasis. Das ist so schön. Schüttet den Kaffee schnell weg, und während sie nicht guckt. Und es ist auch so ein schöner Kampf, weil sie ist ja die ganze Zeit immer noch auf Drogen. Ja. Und versucht das zu verstecken und ist total aufgekratzt und versucht das Kokain, was in ihr ist, irgendwie zu unterdrücken. Und zittert und ist aufgeregt. Und gleichzeitig flirtet sie mit ihm. Das ist so geil. Das ist so großartig. Und der steigt also auch ganz vorsichtig drauf ein, weil er überhaupt nicht damit rechnet und auch nicht damit klarkommt, weil er wohl in seinem Leben jetzt nicht unbedingt oft in die Situation geraten ist, dass jemand ihn auf eine bestimmte Art und Weise angeschaut hat. Ja. Auf diese bestimmte Art und Weise angeschaut. Ganz am Anfang des Films, als die Charaktere eingeführt werden, hört man von ihm eine Bandansage von irgendeiner Partnervermittlung, wo er sagt, was er sich wünscht, wo er sagt, dass er einsam ist und wie er aussieht und was er gerne macht. Und es ist so ein durch und durch grundsolider Mann. Mhm. Und er wünscht sich auch so eine durch und durch grundsolide Frau. Und er sagt dann, sein Beruf ist unglaublich stressig, und deswegen wünscht er sich jemanden, mit dem er einfach ein bisschen Zeit verbringen kann, ruhig zusammensitzen. Das ist eigentlich klar, er wünscht sich kein Drama, er wünscht sich keine große Sache, er will einfach nur jemanden zum Liebhaben haben. Und er ist offensichtlich sehr einsam. Also man sieht auch am Anfang ein Bild von ihm, wie er in seinem sehr kargen Schlafzimmer sich fertig macht für die Arbeit und dann einmal kurz auf die Knie geht, um sich ein Kreuzzeichen gibt, um zu beten. Und dann klatscht er in die Hände. Mhm. Also, Alter, jetzt geht's los. Ja. Und es ist ein knuffiger, sympathischer, aber auch sehr, sehr, sehr einfacher Mann. Mhm. Und sie ist genau das Gegenteil von dem, was er sich wünscht. Ja. Und er ist auch genau das Gegenteil von dem, was sie aus ihrer Welt kennt. Mhm. Und sie finden trotzdem zusammen. Ja, weil sie sich auch brauchen. Das ist total. Und es ist total schön, weil die beiden so behutsam aufeinander zugehen und sich denken, passiert das jetzt gerade wirklich? Ja. kann ich dem jetzt vertrauen? Und es ist ja dann, und dann kommt meine Lieblingsszene, wie die beiden bei ihrem ersten Date tatsächlich da sitzen und sagen, sie sagt, lass uns einen Pakt schließen und sagen, wir lassen diesen ganzen Scheiß weg, den immer alle machen, dass sie sich Sachen vorenthalten, die sie nicht so in so gutem Licht dastehen lassen. Lass uns nicht lügen, lass uns einfach von Anfang an ganz offen sein und sagen, das ist mein Scheiß, das ist dein Scheiß. Mal gucken, ob das klappt. Ja. Oh, und das ist so toll, das haben die so gut inszeniert. Und sie bricht dann zusammen, weil sie es nicht fassen kann, dass das funktioniert. Und deswegen flieht sie da erstmal raus und rennt weg. Und er muss ihr erstmal hinterher, aber, um sie überhaupt... Du darfst nicht diese Kussszene davor unterschlagen. Oh. Die ist so toll. Ich möchte sie jetzt küssen. Und dann gibt es einen unglaublich kurzen Moment, wo sie, also sie steigern sich geradezu rein, sie wissen nicht, wie sie reden sollen und wie du schon sagst, sie gehen behutsam aufeinander zu, sind aber auch unsicher, sind so in ihren eigenen Köpfen gefangen und versuchen irgendwie zusammenzukommen und dann wird das fast zu so einem Streitgespräch zwischen ihnen, wo man merkt, sie wissen nicht, wie sie miteinander kommunizieren sollen und das wird dann komplett gebrochen, als er ist es, ne? Jim heißt er übrigens, der Cop. Er sagt dann, glaube ich, ich möchte sie jetzt küssen. Und sie sagt ja. Und dann beugen sie sich beide über den Tisch. Sie sitzen in einem ganz einfachen Café sich gegenüber. Und der Tisch ist relativ groß. Und dann stehen sie beide auf und küssen sich ganz kurz. Und genau, und dann flieht sie. Und es ist so ein wunderschöner Kuss, weil der so sämtlichen Klischees eines Filmkurses widerspricht, weil es einfach nur übers Knie gebrochen ist und einfach nur schnell und das muss jetzt aber sein und dadurch ist es aber so ein starker Moment und so viel stärker als so viele klassische Filmküsse. Ja, es geht keine Musik an, die irgendwie ganz romantisch ist, keine Zeitlupe, wie sie beide aufeinander zugehen oder sowas. Die treffen halt so fast schon ein bisschen hart aufeinander, küssen sich. Okay, gut, jetzt haben wir uns also geküsst. Gut. Ganz, ganz fantastisch. Ganz toll. Melora Waters ist nämlich auch für meine liebste Szene in dem Film verantwortlich. Mm. Und das ist die Schlussszene. Wir haben 3 Stunden lang dieses riesige Drama, diese ganzen Geschichten und es geht runter und drüber und es sind wirklich tragische Dinge, die geschehen. Es geht um Tod, es geht um Verzweiflung, es geht darum, mit der Vergangenheit nicht abschließen zu können. Und dann am Schluss läuft schon die Abspannmusik von Aimee Mann. Und sie sitzt auf dem Bett und hat die Augen in Tränen und der Polizist kommt dann nochmal zu ihr. Mhm. Wir sehen ihn aber nicht und wir hören auch nicht so genau, was er sagt. Wir sehen nur, dass so ein Schatten ins Bild kommt und er redet irgendwie mit ihr und sie sitzt da in sich gekehrt, blickt nach unten, Tränen in den Augen und dann ganz kurz, bevor das Bild komplett ausgeht und wir nur noch den Abspann sehen, blickt sie direkt in die Kamera und lächelt. Mhm. Sie blickt direkt den Zuschauer an. Ja. Und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur an diese Szene denke. Weil es ist so ein unfassbar guter, runder Abschluss für diesen Film. So dieser Moment, wo sie noch einmal zum Publikum sagt, so, und jetzt ist vorbei. Und wo sie gleichzeitig sagt, hey, es mögen viele schlimme Sachen passieren, aber das Leben ist eigentlich schön und das Leben ist eigentlich zauberhaft und was Besonderes und es gibt immer Hoffnung. Und auch wenn der Film wirklich viel menschliche Dramen auf die Zuschauer drauf wirft, war er allein wegen dieser Szene für mich immer ein unglaublich optimistischer Film. Ein fröhlicher Film, wenn der Film zu Ende ist, allein durch diesen Blick von ihr in die Kamera fühle ich mich richtig gut. Ich fühle mich plötzlich aufgefangen, habe ich das. Also, ja, ne, aufgefangen. Das ist ein gutes Wort dafür, ja. Ja. Allerdings ist mein Schluss eher der Satz, den Donny, glaube ich, heißt er, ne? Der das Wunderkind am Anfang, der erwachsen ist und der immer umgeschubst wurde in seinem Leben dann nur noch und ausgenutzt. Der sagt am Ende: I really do have love to give, I just don't know where to put it. Ja. Und er sagt das so verzweifelt und das fasst für mich auch so wahnsinnig viel zusammen, was der Film erzählen will. Ja, sagt er das nicht sogar zu Jim, bevor Jim dann zu Claudia wieder fährt, zu dem Polizisten? Richtig, genau. Also es gibt nämlich diese Szene, dieser Donny Smith will dann bei seiner Arbeitsstelle einbrechen, um Geld zu holen. Ich glaube, er braucht das Geld, um sich seine Zahnbehandlung zu finanzieren. Ja. Und da wird er von dem Polizisten Jim erwischt. Und Jim, der eigentlich sehr verantwortungsbewusst ist, der sagt das dann auch am Schluss nochmal in so einem Monolog. Manchmal muss man Leute gefangen nehmen, manchmal muss man sie festnehmen und manchmal muss man auch ein Auge zudrücken. So irgendwie sowas in der Richtung erzählt er. Und er drückt da ein Auge zu. Mhm. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Szene, weil das ist auch die Szene, in der der Film komplett die Realität aufgibt. Für 5 Minuten, die oder 10 Minuten, die, glaube ich, von vielen sehr kontrovers aufgenommen wurden. Und die für meine Mitkinogänger auch ein Grund waren, über den Film zu lästern. Es gibt nämlich einen Moment, in dem, naja, was soll man sagen, es regnet Frösche. Johannes, es regnet Frösche. Ich saß da und dachte, jetzt hat der Film den Verstand verloren. Und dann habe ich sofort gegoogelt. Ja, Froschregen, ne? Froschregen. Was bitte? Moment. Und in der Masse. Und ich dachte, um Gottes Willen, das muss ein krasser Dreh gewesen sein. Weil es sind offensichtlich nicht alle CGI-Frösche oder so, sondern es ist schon echt, oh, krass. Und es scheint sowas zu geben. Tierregen. Zumindest als Anekdote. Aber nicht in unserer Zeit tatsächlich beobachtet und auch vor allem auch nicht in der Masse natürlich. Ja, aber die Erklärungsmuster, also es gibt Leute, die sich ernsthaft beschäftigen und das ernsthaft sagen, okay, sowas kann passieren, dass eine Windhose eine bestimmte Anzahl von Tieren mit sich nimmt und die dann irgendwo anders halt runterfallen. Und dass Beobachtungen auch immer inkludieren, dass ein Teil der Tiere durch den Sturz nicht sterben, sondern irgendwie einfach sich einmal schütteln und weiter wandern. Was bedeutet, dass die Tiere anscheinend nicht allzu weit getragen werden konnten, was wieder auf bestimmte Wetterphänomene sich bezieht. Also es scheint es potenziell zu geben und dieser Film hat es aber sowas von ausgeschlachtet. diese völlige Unmöglichkeit von in der ganzen Stadt regnet es Frösche und zwar in einer Masse. Ja. Oh mein Gott. Also ich glaube, selbst wenn man die Tatsache nimmt, dass es Leute gibt, die sowas berichtet haben, dass es Beobachtungen gibt von regnenden Fischen oder Fröschen oder Vögeln, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass wie das da gezeigt wird, dass es in ganz L.A., über ganz L.A. Frösche regnet, in diesem Ausmaß, dass das ein fantastisches Element ist. Definitiv. Aber was will der Film damit sagen? Was will der Film damit sagen, genau. Jetzt bist du dran, Flor. Du bist der Theoretiker. Wir haben noch gar nicht über den Einstieg des Films geredet. Das stimmt, ist mir vorhin schon aufgefallen und ich dachte, das müssen wir auf jeden Fall noch machen, aber vielleicht als Abschluss. Naja, ich würde den Einstieg nehmen, weil ich glaube, der Einstieg ist die wesentliche Erklärung für diese Szene. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar wird im Einstieg des Films werden 3 Anekdoten erzählt von einer absurden Nicht-Plausibilität. Es passieren Dinge, die einfach nur Zufall sind, aber die in ihrem Zufall so eine bittere Ironie mittragen. Und der Erzähler im Film, der übrigens auch einer der Darsteller ist, jetzt müsste ich aber nachschauen, wer das genau ist. Es ist der Assistent des Rick Jay heißt der Schauspieler. Den du vielleicht sogar kennst, das ist der Assistent von dem Quiz, der spielt den Assistenten von dem Quizshowmaster. Und der ist auch ein Zauberer. Okay. Der relativ viel Magie gemacht hat, Mentalmagie und Close-Up. Ich bin gerade bei Wikipedia, ich weiß es auch nicht im Kopf. Und dann sehr, sehr viele Filme gedreht hat. Also so erst seit den 80ern, also relativ spät zum Schauspiel gekommen ist. Okay. Genau, auf jeden Fall ist der auch der Erzähler in dem Film. Und der erzählt diese 3 Anekdoten, die so irre unplausibel sind. Eigentlich eine der berühmtesten Anekdoten ist, dass sie nach dem Löschen eines Waldbrandes einen Taucher in den Bäumen finden. Und das ist ja eine Geschichte, die man tatsächlich auch mal so kennt als Urban Legend und die wahrscheinlich auch wirklich irgendwann mal passiert ist. Nur, dass er der Geschichte noch einen Twist gibt, dass der Pilot, der den Taucher zufällig aufgenommen hat beim Wasseraufnehmen, weswegen der Taucher dann in den Bäumen lag, dass der einen Tag vorher mit dem Taucher einen Streit hatte. Und die beiden anderen Geschichten sind ich will nicht zu viel spoilern jetzt in dem Fall, ein unfreiwilliger Selbstmord, eigentlich ein versuchter Selbstmord, der zu einem unfreiwilligen Mord wird. Und das dritte ist die Geschichte von 3 Leuten, die erhängt werden und denselben Namen haben wie das Opfer, das sie überfallen haben. Ja, beziehungsweise der Laden hieß irgendwie so Und mit diesen drei Anekdoten steigt der Film und der Erzähler ein, bevor es zur eigentlichen Handlung kommt. Das ist auch am Anfang so komplett losgelöst davon. Aber die Quintessenz dieser drei Geschichten ist, solche Dinge passieren wirklich. Es passieren merkwürdige Dinge. Und ich glaube, das ist auch der Moment, in dem der Froschregen die ganzen Verknüpfungen der einzelnen Handlungen, die ja in dem Film immer wieder vorkommen, in der der Film diese nochmal zusammenfasst, indem er sagt, es gibt Dinge, die passieren, es gibt merkwürdige Zusammenkünfte, es gibt Sachen, die man nicht erwartet, die nicht plausibel erscheinen, dass der eine den einen kennt und der mir plötzlich mit dem zu tun hat. Es gibt einfach diese Verknüpfungen und das gehört zum Zauber des Lebens dazu. Es geschehen merkwürdige Dinge und das macht das Leben auch so besonders, dass solche merkwürdigen Dinge passieren. Das Leben steckt voller Wunder und steckt voller Zauber. Und um diese These zu untermauern, lässt der Frösche regnen. Weil er einmal, natürlich tritt er damit komplett aus dem Realistischen raus. Es gibt auch viele Leute, die das als biblisches Motiv deuten. Das war auch mein erster Gedanke. Ne? Deswegen habe ich auch gegoogelt und es eigentlich im Religiösen gesucht und habe dann aber dann gleich aufgegeben, weil ich gedacht habe, nee, irgendwie stimmt das nicht. Irgendwie ist es nicht unbedingt religiös zu betrachten. Die Frösche sind halt auch sowas, das ist eigentlich so ein bisschen auch die Katharsis des Films. Die Frösche lösen die Katharsis sogar aus, weil die Frösche verhindern, dass Donny einbricht, weil sie ihn treffen, als der Polizist ihn aufhalten will. Ja. Und sie schlagen lustigerweise auch noch seine Zähne aus. Jetzt braucht er wirklich die Zahnbehandlung. Die Frösche verhindern, dass der Quizmaster, der als er jünger war, ein schreckliches Verbrechen begangen hat. Und der jetzt in diesem Film zum ersten Mal mit diesem Verbrechen konfrontiert wird und gezwungen ist, sich auch selbst damit zu konfrontieren. Sie verhindern, dass er sich umbringt. Also sie sorgen quasi dafür, dass er seine Erlösung nicht so einfach findet. Die Frösche regnen in dem Moment, in dem Earl Partridge, der alte Mann, stirbt und sein Sohn vor ihm kniet. Und ja, die Frösche sind auf jeden Fall in so einem bestimmten Höhepunktmoment des Films für eigentlich alle Handlungen treten diese Frösche auf. Und für mich ist es so, es passt perfekt zu dieser Geschichte. Auch direkt nach dem Froschregen wird nochmal das Intro aufgegriffen und wir hören wieder den Erzähler und der sagt nochmal was zu den zu diesen drei Anekdoten, obwohl der Film danach trotzdem noch 20 Minuten geht. Und für mich ist es tatsächlich ein Symbol davon, es passieren verrückte Dinge auf der Welt. Es gibt einfach verblüffende Geschehnisse und die machen das Leben besonders. Und es gibt Zufälle und Zufälle treiben das Leben an und deswegen ist das Leben auch etwas Großartiges. Es ist aber schon so, also zwei Sachen. Der Anfang, die drei Anekdoten, da hätte mir schon schwanen können, dass der Film 3 Stunden dauern würde. Der walzt sich sehr lang aus in diesen Anekdoten und nach 25 Minuten des Films, ich schaue zufälligerweise sozusagen, wie lang läuft denn der Film schon, weil mir auffällt, ich weiß noch nicht, worum es geht. Das würde dir heute auch jeder Drehbuchautor um die Ohren hauen und sagen, du musst nach Seite 5 musst genau feststellen, worum es geht, warum der Zuschauer dabei bleiben soll. Und das ist nach 25 Minuten, habe ich noch nicht keinen blassen Schimmer gehabt, worum es geht. Also es ist schon krass. Naja, aber auch dieses ganze Thema will eigentlich sagen, also ich habe das Gefühl, der Film will die ganze Zeit sagen, ich weiß, das klingt jetzt sehr weit hergeholt, aber stay with me, ich verspreche, es lohnt sich. Ja. Suspend your disbelief a little bit more. Das ist so, weißt du, wo man das Gefühl hat, der will einem einfach gerade so ein paar Sachen, da will jemand ein bisschen ausrasten und so ein paar Zeug erzählen und mit unterbringen, was man im traditionellen Film vielleicht nicht könnte. Ja. Und es macht er ganz gut. Ja. Also ich gucke ihm gerne dabei zu. Okay, das ist schön. Wie gesagt, ich merke es jetzt auch wieder, während ich über den Film rede, es ist einfach, für mich ist er ein absolutes Meisterwerk und wahrscheinlich hat mich kein anderer Film in meinem Filmgeschmack so sehr geprägt wie dieser Film. Auch wenn ich viele tolle Filme nach ihm gesehen habe noch. Und wahrscheinlich ist er für mich immer noch auf Platz 1 meiner Lieblingsfilme. Einfach so ganz, ganz subjektiv. Und wird da wahrscheinlich noch lange bleiben. Okay, das erklärt, warum so langatmige Filme mag. Ja, das könnte es tatsächlich erklären. Er hat mir auch genau auch so ein bisschen die Freude gezeigt an lang erzählten Geschichten, die keinem klassischen Handlungsbogen folgen. Ja. Weil er findet immer wieder zu Höhepunkten und wieder zurück und zu Tiefpunkten und wieder. Es gibt einfach keine klassische Akt- oder Szenenstruktur, sondern es ist einfach eine Wellenbewegung. Und ja, auf jeden Fall, ich mag auch, ohne diesen Film würde ich wahrscheinlich lange und langgezogene Filme nicht so sehr mögen, das stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Plor, und dann vielen Dank, Johannes. Zurückziehen und Funny Face gucken. Funny Face. Im Deutschen ein süßer Fratz, was für ein Film. Ja, ich weiß. Das habe ich auch gelesen und dachte auch, also mittlerweile machen es die Deutschen viel besser, aber früher haben die das teilweise echt vergeigt mit der Eindeutschung von Filmtiteln. Yep. Oh, da könnten wir eine Top 5 bestimmt finden. Was spannend ist, also ich eine Top 5 der miesesten deutschen Übersetzung. Ja. Und ich würde aber auch dann vorschlagen, eine Top 5 der besten deutschen Übersetzungen. Oh. Es gibt nämlich tatsächlich einige Filme, wo ich den deutschen Titel besser finde, weil subtiler oder weil pointierter als das Original. Mhm. Und das Erste, was mir jetzt einfallen würde, wäre Blutgericht in Texas. Das ist die Titelübersetzung von Texas Chainsaw Massacre, was ziemlich corny klingt. Und Blutgericht in Texas klingt deutlich reifer. Ja. Und passt besser zu dem Film, meiner Meinung nach. Okay. Aber das wäre ein anderes Thema. Na gut, dann kurze Pause und hier wieder das Beste aus den 70ern, 80ern, 90ern, das Beste von heute, bis wir wieder da sind. Bis gleich. Ja, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück nach, ihr habt bestimmt auch anderthalb Stunden Pause gemacht, wie wir jetzt gerade. Ja, hoffentlich, um den Film zu gucken. Um den Film zu gucken, ja, genau. Weil wir spoilern, und zwar ohne Ende. Aber ohne Ende, und es gibt jetzt auch keine Ausreden mehr, ne? Wer hatte Zeit? Funny Face aus dem Jahre 57, 1907, ja. Nicht 1857 und auch nicht 2057 für alle, die den Podcast in der Zukunft hören. Das wäre beeindruckend. Ja. Ja, dann werde ich mal meinen Einstiegstext vorlesen, den ich gerade noch schnell geschrieben habe. Und dann geht's los. Funny Face. In Deutschland unter dem furchtbaren Titel Ein süßer Fratz erschienen, ist einer der großen Musical-Tanzfilme der 50er Jahre, um genau zu sein, aus dem Jahre 1957. Ursprünglich war Funny Face ein Bühnenmusical mit Fred Astaire, komponiert von George Gershwin. Adaptiert und ziemlich stark verändert wurde dieses von Stanley Donen, der auch damals, 1952, Singing in the Rain gedreht hat. Für mich steht der Film stellvertretend für das ganze Genre dieser Art, Filme zu machen, und hat sich durchgesetzt in meiner Auswahl gegen Singing in the Rain. Weil Singing in the Rain einfach eine Spur zu gut ist und nicht den durchschnittlichen Tanzfilm dieser Zeit widerspiegelt. Funny Face hat alle Tropes eines Tanzfilms zu bieten, ist zugleich traditionell wie auch progressiv und einfach nur ein Feel-Good-Movie. Oder wie siehst du das, Plor? Also das mit dem Feel-Good-Movie kann ich total unterschreiben. Schön, das freut mich. Ich fand ihn durchwegs unterhaltsam Schön. Und kurzweilig. Es gab einen Moment im Mittelteil, wo mir das Sentimentale etwas zu sehr in die Länge gezogen war und die obligatorische Romanze zwischen Fred Astaire und Audrey Hepburn. Audrey, niemand glaubt dir das Mauerblümchen, Hepburn. aber ansonsten hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Also er war schwungvoll, er war kurzweilig, er hatte tolle Sets. Also das ist das, oder? Was mir gleich am Anfang aufgefallen Wahnsinn. Ist. Vor allem die Szenen im Verlagshaus, die Büroszenen sind einfach großartig. Und es war einfach so top-notch, was Inszenierung betrifft, was Sets betrifft, was die Übergänge betrifft von Stage-Feeling zu Film-Feeling. Mhm. Das hatte einen sehr tollen Fluss, so dass man eigentlich nie das Gefühl hatte, dass das hier was forciert ist, sondern es war sehr organisch. Schön, das freut mich. Es war einfach ein Musical der 50er Jahre mit allen Stärken und Schwächen. Mhm. Und ich würde dir auch total zustimmen, dass es eine ganze Klasse unter Singing in the Rain ist. Mhm. Auch gerade was so Progressivität betrifft. Ich bin total gespannt darauf zu hören, wo du die progressiven Elemente siehst. Weil ich habe ihm einen sehr, sehr konservativen und sehr, sehr traditionalistischen Musical-Film gesehen, auch teilweise mit den Schwächen, die dazugehören. Also werden wir bestimmt gleich nochmal drüber reden, was Sexismus betrifft im Musical der 50er Jahre. Ja. Und in dem Film ist mir tatsächlich aber noch störender aufgefallen, weil der Sexismus, das ist einfach was, womit man rechnet. Das Frauenbild ist was, womit man rechnet. Ja. Was mir noch störender aufgefallen ist, ist der Anti-Intellektualismus, der sich gerade so in der zweiten Hälfte fast wie ein roter Faden durchzieht und der für mich so ein bisschen gerade gegen Ende auch in die Richtung ging, dass Hollywood echt mal auf den europäischen Arthouse spuckt. Ja, okay. Okay, wollen wir beim Intellektualismus... Okay, sie erfinden eine Form ja. des Intellektualismus, nämlich den, wie war das im Deutschen? Empathikalismus. Ja, Empathikalismus wird es im Deutschen dann genannt. Natürlich machen sie sich damit über sehr viele, dir wahrscheinlich Heilige auch, Sachen lustig, die... So. Ich finde, man kann sich großartig über die europäische Philosophie gerade der 50er und 60er Jahre lustig machen. Und da gibt es einiges zu holen. Und dann war mein Gedanke, Empathikalismus? Echt, das ist euer best Attempt? Das ist das, was euch dazu einfällt? Und es war so offensichtlich so, Leute, ihr habt euch nicht mit dem, ihr habt euch nicht mit der Philosophie und mit der Gedankenwelt der europäischen Intelligenz in der Zeit auseinandergesetzt, sondern ihr habt einfach nur was genommen, was euch so, am schnellsten eingefallen ist und dann auch tatsächlich so eine naive Form von Philosophie, ja, die eigentlich viel besser auf genau das Hollywood der 50er Jahre passen würde, als auf den europäischen Kulturbetrieb. Also, ich möchte dir kurz widersprechen. Ich glaube schon, dass sie sich Gedanken darum gemacht haben und dass sie nicht auf das Erste gesprungen sind, was ihnen eingefallen ist. Vielleicht sind sie auf das Erste zurückgesprungen, was ihnen eingefallen ist. Dann ist ihnen ist irgendwann aufgefallen, dass sie nicht in den 90ern leben, sondern in den 50ern. Weißt du, was ich meine? Sie trauen es den Zuschauern nicht zu. Ja, das ist gut möglich. Das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist tatsächlich, ich fand es so schade, weil der das, was gepasst hat satirisch, war definitiv jederzeit der Stil. Also sie haben wunderbar diese Kaffeehaus-Atmosphäre des Paris der 50er Jahre eingefangen. Mhm. Sie haben was und das im Studio. Ja, was Sets betrifft und was Ausstattung betrifft, was Kostüme betrifft, haben sie teilweise großartig den Existenzialismus parodiert. Das hat einfach mal wunderbar geklappt. Großartig. Ich fand es sehr schade, dass sie sich da nicht getraut haben, das auch inhaltlich zu machen, dass sie inhaltlich so flach geblieben sind. Mhm. Und dass diese Parodie für mich deswegen ein bisschen ins Leere gegangen ist. Und ich fand es auch deswegen ärgerlich, weil dieses Style over Substance Ding hat sich halt auch nicht nur durch den Film gezogen, was ich okay finde. Also ich meine, es ist ein Musical, da steht der Style im Vordergrund. Der Style war großartig, ist in Ordnung. Mhm. Aber er war tatsächlich auch Mittelpunkt der Handlung. Quasi Style hat am Ende Substance besiegt. Sie geht am Ende auf diese Modenschau. Sie macht am Ende dieses ganze Spiel mit. Mhm. Und sie entscheidet sich gegen den Intellektualismus, der natürlich, der Vertreter des Intellektualismus ist natürlich ein Mann, der mehr Mann ist als Intellektueller, der natürlich übergriffig ist. Übrigens, ich werde nie drüber hinwegkommen, wie die 50er Jahre, wie casual die 50er Jahre Rape Attempts darstellen. Das macht mich jedes Mal fertig. Wirklich, aber wirklich, das ist, man muss einfach damit rechnen, wenn man solche Filme guckt. Ja, das stimmt. Das ist auch, ich finde auch, was das betrifft, gehe ich total mit Anita Sarkeesian, einer Videospielkritikerin, die irgendwie mal eine Reihe gemacht hat zum Thema Frauenbilder in Videospielen. Und sie hat die eigentlich immer eingeleitet mit dem Satz, es ist möglich, und daran sollte man immer denken, es ist möglich, ein Kunstwerk zu genießen und gleichzeitig sich Gedanken über die problematischen Aspekte dieses Kunstwerkes zu machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es möglich ist. Für mich ist Funny Face ein toller Film und es ist auch ein Film, den ich empfehlen würde. Mhm. Trotz der problematischen Aspekte, die einfach mal vorhanden sind. Ja, darüber mache ich mir eben die ganze Zeit, was mich selbst betrifft, Sorgen. Warum mag ich 50er Jahre Tanzfilme? Es gibt mehrere Aspekte, die mir Sorgen machen. Und der eine Aspekt ist dieser dass ich in der Lage bin, so sehr darüber hinwegzusehen, dass nun wirklich ständig, also wirklich sehr casual und in einer Frequenz, in einer Häufigkeit, so sexistische und naja, eben an der Grenze oder drüber zum Rap-Attempt laufen und ich darüber hinweggehen kann und sagen kann, nee, das ist die Zeit und das ist auf deren Mist gewachsen und nicht auf, naja. If you can cook the way you look. Really? Wirklich, das ist eine Zeile in einem Song, den sie zusammen singen, Audrey Hepburn und Fred Astaire. Und sie lernen sich gerade erst kennen. Und er sagt tatsächlich diesen Sack, if you can cook the way you look. Und sie ist so angetan davon. Das ist echt hart. Es ist ein Kompliment. Ja. Es ist absoluter Charme und ja. Sie findet es toll. Das ist hart, ja. Ich glaube, und das ist grundsätzlich ein Problem bei Kulturrezeption, wenn man die Maßstäbe unserer Zeit an diese Filme anlegt, dann läuft man eine Problematik mit allen Kunstwerken. Das betrifft ja nicht nur die Unterhaltungskunst, das betrifft ja auch große literarische Werke des 19. Jahrhunderts, des 18., 17. Jahrhunderts. Ja. Wenn man sich mit der Kunst dieser Zeit auseinandersetzt, stößt man zwangsläufig auf Dinge, die einfach überholt sind, die moralisch überholt sind, auf und auch viel schlimmere. Also es gibt ja weitaus schlimmere und weitaus düstere Varianten von Sexismus und Rassismus im Kino als in diesem Film. Und ich glaube, man muss sich dann einfach die Frage stellen, wie geht man damit um? Ja. Entweder man ignoriert es, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Oder es sorgt dafür, dass man sagt, man will die Dinger gar nicht sehen. Das ist, glaube ich, auch der falsche Weg, wenn man damit ein großes Erbe an Kunstwerken unterschlägt. Mhm. Ich glaube, der dritte Weg ist einfach wirklich zu sagen, okay, ich gucke mir die an und ich setze mich dann damit auseinander und rede darüber und versuche einfach diesen ambivalenten Blick drauf zu haben. Ambiguitätstoleranz. Man akzeptiert, dass ein Kunstwerk sowohl positive als auch negative Seiten haben kann. Damit wären wir bei dem großen und zur Zeit ja wirklich sehr wichtigen und omnipräsenten Thema Einsortierung von Kunst, sei es nun im Museum oder bei Netflix, die vorher eine Tafel einblenden oder bei Amazon Prime, wie auch immer. Ja. Und der Frage, reicht es, wenn man am Anfang eine Tafel einblendet, auf der einfach nur die Stichworte draufstehen, wie Amazon Prime, da steht dann einfach nur Blackfacing oder rassistische Tendenzen oder sowas? Oder ob man da eine längere, ausführlichere Variante bräuchte? Es ist immer die Frage, was ist Aufgabe der Publizisten und was ist Aufgabe der Kritik? Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ich sehe da auch Netflix und Amazon etc. in einer gewissen Verantwortung. Mhm. Aber ich glaube, die Verantwortung steht noch mehr auf der Rezeptionsseite und zwar im umfassenden Sinne, dass Publikum, Feuilleton, Kritik, Kulturphilosophie, Kulturtheorie, dass sie sich drüber Gedanken machen und auch darüber austauschen und dass das auch ein offener Austausch ist und das nicht mit so Schlagwörtern wie Cancel Culture um sich geworfen wird, der gerade bei den Rechten so beliebt ist, weil es ist keine Cancel Culture, wenn ich sage, der Film ist Sexismus. Ja. Der besitzt sexistische Elemente, dann ist es einfach aufgezeigt, was in dem Film stattfindet. Und dann kann man dem ja auch widersprechen und drüber diskutieren. Aber es ist ein ganz wesentliches Merkmal schon immer von Kunstkritik, dass sie sich kritisch mit allen Aspekten eines Films oder eines Buches auseinandersetzt. Aber lass uns ganz kurz, bevor wir jetzt schon so in diese ganz tiefen, schweren Themen reingehen, nochmal wirklich zu dem zurückkommen, was ich an dem Film gut fand. Ja. Und zwar Fred Astaire und Audrey Hepburn haben eine tolle Chemie. Das funktioniert einfach. Aber, und ich war wirklich überrascht, der Star des Films ist einfach mal Kate Thompson als Maggie Prescott. Wahnsinn, oder? Ich musste kurz bei Wikipedia nachschauen, wer ist diese Frau? Und habe festgestellt, die ist keine Schauspielerin. Die ist ja offensichtlich Autorin und Filmproduzentin. Ja, ja. Und sie rockt dieses Ding sowas von weg. Sie stiehlt allen die Show. Unglaublich. Sobald sie da ist, ist alles fantastisch. Und wie alt ist sie in dem Film? Ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, aber ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit gedacht, versuchen die nicht immer in der Zeit die ganzen jungen, hübschen Dinger nach vorne zu setzen? Also Dinger absichtlich gesagt, ne? Und sie, also du redest von der Verlegerin. Verlegerin, ne? Ja. Genau. Und die ist ja in einem Alter, wo man, wie Fred Astaire übrigens auch, der ist 58. Ja, im Gegensatz zu Audrey Hepburn, die Anfang 20 ist. Die ist 30 Jahre jünger. Ja, 30 Jahre jünger, genau. Und das, also da sind wir wieder im schweren Thema. Ja. Also dieses Age Gap ist ja wirklich, oh, das hat mir Schwierigkeiten bereitet. Das und das ist auch Standard in den Musicals, oder? Das machen die immer so. Die das Tänzer ist nicht unbedingt Standard. Das hat was damit zu tun, dass Fred Astaire der Star ist und ewig lange Filme macht und die aber an dem Konzept festhalten, dass es eben dieses der Love Interest, also sie wollten keine zwei mit 50er ja. Stars. Weil sie keine 50-jährige Frau wollten. Und weil Fred Astaire der nun mal schon 58 war, musste halt dieser Age Gap musste halt dann, man hat sich natürlich auch nicht so die Sorgen gemacht darum, weil das auch nicht, also man muss ja die ganze Geschichte, die Filmgeschichte nur anschauen, das ist voll von diesem Age Gap. Und ja. Immer noch wird das so wahnsinnig viel gemacht, dass mindestens 10 Jahre oder 20 Jahre kein Problem darstellen irgendwie für Hollywood. Ja. Aber nur in die eine Richtung. Aber nur in die eine Richtung. Das ist ein Riesenthema, wenn eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann was anfängt. Deswegen war Harold und Maude damals so ein Aufreger. Ja. Was er nicht hätte sein Nein. sollen. Wenn du die Rollen vertauschst, ist das Hollywood-Standard. Wahnsinn. Naja, also wenn man, da muss man wirklich drüber weggucken wollen. Nun nimmt das Zelluloid und dieses ganze, der Film an sich eben viel Alter weg, aber man sieht es in der Art und Weise, wie er sich bewegt, wie alt er eigentlich ist. Ja. Also der Age Gap, der fällt auf. Ja. Und tatsächlich funktioniert eine gewisse Suspension of Disbelief, weil sie ihn auch einfach als Junggesellen darstellen. Ja. Als jemanden, der irgendwie am Anfang seines Lebens steht, auch so wie er sich verhält. Er ist ein Kindskopf. Mhm. Er ist so ein typischer Bachelor, der irgendwie noch nicht so genau weiß, wo er hingehört. Es gibt auch diese eigentlich ganz nette Diskussion relativ am Anfang zwischen ihm und Audrey Hepburn, wo sie ihn fragt, warum er denn das machen würde, warum er Modefotograf wäre, warum er nicht, was sagt sie, Wunder fotografieren würde. Bäume. Sagt sie nicht, sie sagt irgendein Wort, sagt sie Wunder oder Ideen? Sie sagt irgend so was Abstraktes. Nee. Wenn ich mich richtig erinnere. Es geht um Trees. Ja? Er bezieht sich da später drauf nochmal, als er sagt, für mich ist dein Gesicht, weil sie sagte, mein Gesicht sieht irgendwie lustig aus. Und dann meint er. Da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Was ist funny an Audrey Hepburns Face? Warum ist sie die funny Face? Weil es ist fucking Audrey Hepburn. Sie ist unglaublich hübsch. Oh Mann. Und mir ist dann eingefallen, wir gehen jetzt wieder völlig anderes Thema, egal. Mir ist dann eingefallen, dass ich nie so richtig verstanden habe, dass diese Form von Naivität, die sie mitbringt, diese Form, diese Art und Weise, dieses Gesicht und so weiter. Und sie ist nicht die vollbusige, wie man das sagen würde, sexy femme fatale. Und ich dachte immer, ja, ich mag diesen Typ Frau, ja. Aber ich wäre wohl relativ allein damit, weil mir Filme immer suggerieren, dass sie diejenige ist, die das hässliche Endline ja. ist, um dann irgendwie verwandelt werden zu müssen. Was aber anscheinend, also ne, lernt man dann irgendwann, was nicht der Fall ist, was eigentlich der größte Teil dieser Menschheit eigentlich für das Schönheitsideal ja. Hält. Die auch viel besser aussieht in ihren Sackklamotten am Anfang. Ja, definitiv. Und das ist ja so ein Ding, was sich durch Audrey Hepburns Karriere zieht, dass immer, wenn sie verkleiden als hässliches Entlein, also gefällt sie mir viel besser als später ja. zum Schwan herausgeputzt. My Fair Lady ist auch so ein Ding. Da ist sie ja die einfache, das einfache Zimmermädchen oder so. Ja. Und sie sieht einfach fantastisch aus in diesen Sachen. Was ich dem Film sehr zugute halten möchte, ist, dass sie in dem Moment, wo Audrey Hepburn als rausgeputzt und geschminkt und so weiter dasteht und sie alle sagen, ja jetzt haben wir alles aus dir rausgeholt, jetzt siehst du großartig aus, sie trotzdem noch sagt, ja es ist ganz toll, aber das bin nicht ich. Ja. Das sagt sie noch und das finde ich wichtig. Und das ja. ist auch das, wo ich anknüpfen würde für die Progressivität dieses Films. Aber ist es nicht so, dass sie sich am Ende entscheidet, sie sich ganz bewusst für diese Modewelt, für diesen Schein. Und sie umarmt es ja. Ich meine, sie macht, das ist der Beweis für ihre Loyalität, dass sie sich am Schluss dazu entscheidet, diese Modenschau trotzdem mitzumachen. Und dass sie nicht Fred Astaire zum Flughafen folgt, sie will ja eigentlich ihn haben, sondern dass sie sich überzeugen lässt von Maggie, okay, ich habe hier eine Verantwortung und ich steige jetzt in das schicke Outfit und ich mache jetzt dieses ganze Ding mit. Und sie macht es ja auch, sie macht es dann ja auch mit einer gewissen Begeisterung, auch mit einer Anspannung, aber auch mit einer gewissen Begeisterung mit. Da würde ich dir widersprechen wollen. Das sehe ich nämlich in der Szene nicht. Und deswegen finde ich die Szene sehr gut gemacht, weil sie alle auf sie einreden und sie festhalten und sie eigentlich los will. Sie will ihm hinterher. Und nur durch das Versprechen der Verlegerin, dass sie ihm hinterher telefoniert und ihn rankriegt, macht sie das. Und sie macht, wir haben diese eine Szene, wo sie dann am Ende das letzte Stück präsentiert, das Hochzeitskleid. Und da weint sie. Ja, aber sie weint, weil sie glücklich ist, auf dem Laufsteg zu sehen. Sie weint aber, weil dieses Hochzeitskleid in der Szene davor schon für sie der Inbegriff dessen war, was sie eigentlich will. Ja, was auch wieder gemein ist. Aber ja, 50er Jahre geschenkt. Aber das ist ja der Punkt der ganzen Romanze, dass sie dieses Hochzeitskleid, das ist es, was sie glücklich macht. Nicht der Rollkragenpullover. Nicht der Existenzialismus-Look. Aber es ist auch nicht der Laufsteg. Aber der Laufsteg mehr als das Café, in dem sie fast vergewaltigt wird. Nein, würde ich nicht sagen. Also für mich hält sich da die Waage. Ich habe das Gefühl, dass sie es hingekriegt haben, beide Welten zu bei ihr zu lassen und nicht ihr eine wegzunehmen. Ich hatte das Gefühl, sie inszenieren den Film so, dass am Schluss die Verlegerin, nochmal, fantastisch gespielt. Ja, großartig. Dass die am Schluss die einzige ist in dem Film, die diese Philosophie der Empathie tatsächlich verstanden hat. Und dann sagt, boah, ey, musstest du das so kompliziert ausdrücken? Das hättest du doch auch gleich sagen können. Es gibt eine tolle Szene. Ja. Und dann, wo sie, und das sagt sie zu Audrey Hepburn, und dann danach kommt nochmal Fred Astaire, der sie sucht. Das ist dieses, am Schluss ist dieses klassische, oh nein, er ist da, oh nein, wo ist sie jetzt? Ding, was immer in diesen Komödien ist. Und dann kommt Fred Astaire zu ihr und fragt so, was ist los? Und sie sagt, ich habe das endlich verstanden. Und sagt dann, du musst zu ihr und sie muss zu dir. Und du warst da, wo sie sein, wo du dachtest, sie ist. Und sie war da, wo sie dachte, dass du bist. Und ihr wart beide nicht da und ihr müsst einen Ort zusammenfinden. Und in diesem Moment leuchtet es ihm, ach ja, natürlich, ich muss zu dieser Kirche gehen. Deswegen, wo das Hochzeitsfoto gemacht wurde, wo wir unsere erste romantische Begegnung hatten. Und das ist so dieser Moment, jetzt wurde die Empathie verstanden. Diese ganze philosophische Überbau wurde aber nicht verstanden durch das Intellektuelle, sondern durch die Freischnauze Amerikanerin. Ja, genau. Die keine Bücher liest. Um vielleicht noch mal ganz kurz die Story zusammenzufassen. Ich glaube, also wir haben nichts über die Story gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist komisch, über die Story zu reden. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine hässliche Endline-Geschichte. Also Audrey Hepburn ist eine Verkäuferin im Buchladen, in dem ein Fotoshooting stattfindet. Und bei diesem Fotoshooting erweckt sie die Aufmerksamkeit des Fotografen. Und zwar sucht der Fotograf für die Verlegerin, großartig gespielt, um das nochmal zu sagen, für die Verlegerin sucht der Fotograf ein, wie nennen sie es, All-American Girl, eine Frau, die irgendwie intelligent aussieht und gleichzeitig schön ist. Und er glaubt, Audrey Hepburn, das ist die richtige Frau dafür, und überredet sie dann, mit zum Fotoshooting nach Paris zu kommen. Und zwar schafft er das nur, weil sie als hässliches Entlein und Intellektuelle einen Philosophen anhimmelt, der zu der Zeit auch in Paris ist. Und sie will da eigentlich nur hinfliegen, um den zu sehen, und macht das deswegen alles mit. Genau. Und natürlich verlieben sie sich und der Philosoph entpuppt sich als Arschloch und am Schluss ist eigentlich alles gut. Ich finde es schön, dass sie die Verlegerin ein letztes Mal hervorragend gespielt. Sie rockt das Ding sowas weg. Ich finde es schön, dass sie nicht zum Bösewicht gemacht haben. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass es diesen Stimmungsumschwung gibt, wo sie zur eiskalten, bösen Hydra wird, die die Liebe von den beiden sabotiert und die das Glück von ihr sabotiert. Aber nein, sie machen sie. Sie ist knallhart und sie ist sarkastisch und zynisch und auch egoistisch, aber sie bleibt stets ein liebenswerter und sympathischer Charakter. Was ich noch nicht verstanden habe, fandest du es jetzt gut gespielt von ihr oder wie ist das? Ich versuche es so einfach wie möglich zu sagen. Und so dass es wirklich auch alle verstehen. Und ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber Kate Thompson, die in diesem Film Maggie Prescott spielt, das ist eine der besten Darstellungen, die ich je in einem Musical gesehen habe. Du wolltest dich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und Film sagen, lieber eingrenzen auf Musical. Musicals bei mir, Songs, sind immer ein Hit or Miss. Und ich habe einmal aufgeschrieben, welche Lieder haben mir gefallen, welche Lieder haben mir nicht gefallen. Oh. Alle Lieder, in denen sie vorkommt, gefallen mir. Oh. Und da ist jemand verliebt. Think Pink und How to Be Lovely sind bei mir die beiden besten Songs. How to Be Lovely ist das absolut, das ist großartig. Und in beiden, sie rockt einfach. Sie ist so verdammt gut. Okay, dann lass uns mal über eine dieser Musical-Nummern, und zwar am besten über How to Be Lovely, sprechen. Weil How to Be Lovely ist genau, das ist der zusammenfassende Satz für das Frauenbild der 50. Ja, ja, definitiv. Da, also so viele Tutorials, wie man heute sagen würde, zu How to Be Lovely und Good to Your Man und so weiter. Also da ist, man wird einem richtig schlecht, wenn man das mal bei YouTube eingibt. Ja. Yeah. aber dieser Song ist großartig, weil er das Ganze meiner Meinung nach stark persifliert. Und zwar ist das der Verdienst von Audrey Hepburn, die eigentlich nicht singen kann. Mhm. Die mit einer unglaublich tollen, man will sie die ganze Zeit anhimmeln, auch während dieses Songs. Der Song ist so gestaltet, dass die Verlegerin immer vorgibt und sagt, how to be lovely, so muss man sein, das ist das, was man tut. Und sie singt, trippelt immer hinterher und versucht ihr hinterher zu eifern und zu lernen quasi von der Verlegerin. Und ist dann sozusagen, legt immer neu auf, was die Verlegerin perfekt vorgibt. Und jetzt nicht wundern, über uns gibt es Bauarbeiten anscheinend. Okay, schade eigentlich. Das war eine Bohrmaschine. Eine Bohrmaschine. Und Audrey Hepburn mit ihrer Art und Weise. Und sie kann nicht wirklich singen, aber macht es ganz fantastisch und überspitzt das, was die Verlegerin da vorgibt, sodass es eine Persiflage wird, finde ich. Und ich weiß nicht ganz genau, wie beabsichtigt das Ganze war. Ich fand tatsächlich auch, dass das einer der Momente war, wo dieses Frauenbild der 50er Jahre so ein bisschen gebrochen wurde. Vor allem, weil, also ich fand es vor allem deswegen gebrochen, weil diese Figur der, wie heißt sie, Maggie? Mhm. Diese Figur der Maggie, die das vortanzt, so wenig von diesem Frauenbild hat. Das stimmt. Also sie ist halt auch so großartig, weil sie ist wirklich eine starke Frau. Mhm. Und sie ist die eigentlich die ganze Zeit das ganze Geschehen im Griff hat. Es gibt gerade am Anfang gibt's ein paar wundervolle Szenen, wo sie mit ihrer Entourage an Redakteuren auftritt und die rumkommandiert und sagt, so, mach das mal so, das ist total scheiße. Mhm. Und so, ich bestimme jetzt, Pink ist die Farbe der Saison und dann müssen alle alles in Pink machen. Und sogar dann sieht man sogar die Hausmeister, die Türen pink streichen. Übrigens ein großer Wechsel auch von dieser Redaktionsbüroszene auf eine Musicalbühne. Mhm. Ohne dass es komisch ist. Ja. Und auch wieder zurück dann. Also es ist ganz, ganz fantastisch gemacht. Ja. Da finde ich, wurde das gebrochen. Es gab noch eine zweite Szene im Film, in der ich das Gefühl hatte, dass sie das brechen. Und das war, Entschuldigung. Das war der Tanz im Pariser Café von Audrey Hepburn. Weil am Anfang denkt man auch, okay, es ist nichts weiter als ein nettes, oberflächliches Persiflage-Stück auf europäischen Kunsttanz. Mhm. Aber dann entwickelt sich das zu so einem Rausch an Coolness und an Lässigkeit, ja, unterlegt von fantastischer Jazzmusik. Mhm. So ein toller Rausch aus cooler Jazzmusik. Und aus wirklich spannendem Tanz, auch der komplett anders ist als der übliche Musical-Tanz. Ja. Und das Beste daran ist, es war für mich die schönste Tanzszene des Films. Und Fred Astaire sitzt die ganze Zeit nur da und raucht. Und er tanzt tatsächlich nicht mit. Ja. Und das finde ich so ein starker Moment, dass sie tanzt mit diesen beiden Philosophen in dem Café und sie lassen Fred Astaire einfach nur an der Seite sitzen. Und es wäre so leicht gewesen zu sagen, okay, wir kapern das Ding jetzt, wie sie es später auch so ein bisschen machen. Am Schluss gibt es nochmal eine Tanzszene von Fred Astaire und Kay Thompson, wo sie so eine europäische philosophische Party kapern und dann ihre Musical-Nummer machen. Aber in der Szene machen sie das nicht, sondern sie lassen das einfach laufen und beenden es dann auch, ohne dass es zum klassischen Musical-Ding wird. Und da möchte ich einhaken mit der Progressivität. Ich glaube, dass diese Szene, wenn man das Werk von Fred Astaire kennt, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung er so geht. Ganz im Gegensatz zu Gene Kelly, der ja bei Singing in the Rain getanzt und gesungen hat mit seinen beiden Partnerinnen, Partnern und Partnerinnen. Fred Astaire ist sehr viel progressiver und hat sehr viel mehr dieses Jazzige und dieses was später eben spannend wird dann auch noch. Also wo Gene Kelly sehr klassisch einfach nur Stepptanz ist und geniale Ideen hat und großartig, ganz toller Tänzer, so ist nicht. Und Choreograf, die haben ja ihre Sachen selbst choreografiert, die sie da tanzen. Und Fred Astaire ist derjenige gewesen, der immer mehr auf dieses Jazzige und dieses leicht andere und dieses ich will woanders hin, ich will aus dieser Komfortzone raus. Das war Fred Astaire. Und das ist sein Verdienst. Fred Astaire ist der Ältere von den beiden, oder? Der hat vor Gene Kelly war er groß. Oh, sehr gute Frage. Du hast den Laptop. Also für mich war das immer so das Gefühl, dass Fred Astaire, also weniger im Film, sondern mehr auf der Bühne, Fred Astaire war doch mit, mein Musical-Wissen, was 50er Jahre betrifft, mein Musical-Wissen allgemein ist echt schlecht. Aber Ginger Roberts, war das Ginger Roberts? Fred Astaire, Broadway, so, geboren 1899, Early Life and Career ab 1916 so ungefähr. Dann gucken wir doch mal Gene Kelly. Ja, war definitiv der Jüngere. 1912 geboren. Und Stage Career ging los, ja, eher in den 30ern. Oder? Ach so, erst in den 30ern? Ja. Ich glaube, da war so ein... Ja, okay. Also offensichtlich, ja... Also ich hatte es auch so im Kopf, dass Fred Astaire eher der Ältere von den beiden ist und auch eher der Erfahrenere. Mhm. Und mehr weiß ich nicht über die beiden. Also das Hintergrundwissen, was du gerade gebracht hast, das fehlt mir halt, was ihren Musikstil betrifft. Ja, ja. Die beiden haben, es wurde ihnen oft nachgesagt, dass sie irgendwie sehr konkurrenzbehaftet gearbeitet haben. Aber das stimmt so, glaube ich, nicht, soweit ich das dann recherchiert habe über die letzten Jahre. Wir haben ja auch Nummern zusammen gemacht, so Tanznummern, so Specials fürs Fernsehen und so. Die haben super miteinander funktioniert. Ja. Aber ich finde eben Fred Astaire immer progressiver und spannender und Gene Kelly war großartig in dieser traditionellen Art, diese Tanznummern zu machen und hat die auch immer sehr viel bombastischer gemacht. Mhm. Ich glaube, bei Gene Kelly ist so ein bisschen das Problem, dass der einfach zu gut aussieht. Bei Fred Astaire hast du immer das Gefühl, der ist halt auch da, weil er wirklich gut tanzen kann. Ja. Weil er hat ja schon so ein bisschen so einen Doofy-Look. Ja, aber man darf Gene Kelly da auch nicht Unrecht tun, nur weil er gut ausgesehen hat. Genau. Er konnte trotzdem auch richtig gut tanzen und choreografieren. Also was der für Sachen rausgehauen hat, war schon sehr beeindruckend. Zum Beispiel eben auf Rollschuhen, seine Sequenz, die kann man sich auch auf YouTube anschauen. Ist großartig. Fred Astaire hat auch eine auf Rollstuhl mal gemacht, glaube ich, auf Rollschuhen. Aber ich weiß gerade nicht mehr genau, aus welchem Film das war. Mein Lieblingstanz von Gene Kelly ist der mit, es ist nicht Mickey Mouse, es ist Jerry, glaube ich, aus Tom und Jerry. Oder zumindest so eine Vorstufe davon. Ein Tanz mit einer Zeichentrickmaus, wo es darum geht, dass, ich glaube, die Maus will Seefahrer werden. Und es ist ein 5-Minuten-Piece aus irgendeinem Film, aber ich weiß nicht mehr genau aus welchem. Und er tanzt mit dieser Zeichentrickmaus. Geil. Und es ist großartig. Und wenn man bedenkt, von wann das ist glaube ich, aus den 30ern oder, wahrscheinlich eher 40ern. Nee, 40er wahrscheinlich dann eher. Weil der erste große Film war Mary Poppins, wo sie angefangen haben, zusammen mit Comicfiguren zu tanzen. So. Vielleicht 1945. Anchors Away heißt der Film. Wann war Mary Poppins? 1964. Wow. Okay, krass. Es ist was anderes als Mary Poppins, aber es funktioniert und es ist wirklich beeindruckend, gerade wenn man bedenkt, dass es so alt ist, 1945. Ja. Ich werde immer sentimental, wenn ich so an diese alten Sachen denke, weil ich denke, auch Weil ich ja nun auch von der Bühne komme und von der Kleinkunst auch. Ich kann sehr stark wertschätzen, was für Arbeit da drin steckt. Heute kommst du an ein Set als Schauspieler, bringst deinen Text mit im Kopf, hast vielleicht mal, wenn du Glück hast, mit dem Regisseur vorher darüber gesprochen, wie das, wie die Figur angelegt ist oder wie die Szene sein soll. Aber oft auch überhaupt nicht. Und du drehst einfach. Die Methode aus den 50ern ist völlig anders. Du hast Wochen Proben, wochenlang wird darüber geredet, was wie wo eingerichtet wird, welche Kamerafahrten du machst. Du wirst, die Studios werden genau so gebaut, dass die Kamera aus dieser Perspektive dieses Bild hat. Und die Tanznummern werden wochenlang einstudiert und geprobt und probiert. Und dann am Tag des Drehs, ne, da, du arbeitest da so wahnsinnig drauf hin, und man sieht es einfach, dass so viel Können drin steckt. Liegt es daran, dass die Hardware heutzutage auch einfach leichter zu handeln ist? Dass es einfach was anderes bedeutet hat, damals eine Kamera umzustellen, als es das heute bedeutet? Definitiv, natürlich. Dadurch ist auch alles viel schnelllebiger geworden. Du kannst heutzutage eine Kamera in die Hand nehmen und damit rausgehen und sagen, wir drehen jetzt was. Das ging natürlich überhaupt nicht damals, schon allein vom Licht her nicht. Selbst wenn die Kameras klein gewesen wären, hätten die überhaupt nicht genug Licht gehabt. Wir hatten eine ganz spannende Szene im Film, wo wir uns beide angeguckt haben und Johannes dann parallel nochmal recherchiert hat, was da los war. Und zwar gibt es diese romantische Szene, die zentrale romantische Szene zwischen Fred Astaire und Audrey Hepburn. Und zwar machen sie einen Fotoshoot in Paris an einer Kirche und das ist tatsächlich draußen gedreht. Und das ist so ein krasser Weichzeichnerfilter drauf. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich die Szene zu lange gucke, verliere ich so 1-2 Dioptrien. Es war also wirklich ganz krass, so wirklich so verschwommen, dass man kaum was erkennen kann. Und es hat fast so gewirkt, als ob da irgendwas mit dem Film passiert wäre, mit der Qualität des Films. Ja, sie haben dann vor die Kamera so einen Diffusion-Filter. Das war auch zu sehen für mich eben. Ich wusste, was für ein Filter das sein muss. Hab danach dann gegoogelt und dann hat sich rausgestellt, auf einer Seite, wo die ganzen Locations, die sie in Paris besucht haben, aufgezeichnet waren, stand darunter, dass das Wetter an diesem Tag richtig scheiße war und dass sie da quasi im Matsch rumgestarkst sind und dann tanzen mussten da im schlechten, also im Matsch im Grunde. Was man im Film nicht ansieht. Nein, es ist beeindruckend. Man sieht eigentlich einen sonnigen Tag richtig in einem Park vor einer Kirche. Ja. Und es ist schönes Wetter und sie sind einfach glücklich zusammen. Und das haben sie über die Filter geschafft. Ja. Und der Filter sorgt halt aber auch dafür, dass so alle Licht, alles was Licht emittiert, so einen Schein bekommt, so einen eigenen, so eine Halo. Und dadurch kommt dieser Effekt eines Weichzeichners so sehr durch. Und das sticht total raus aus dem Film. Was aber auch diesen Charme von den alten Filmen für mich ausmacht, ne? Dass jedes Mal, man hat technische Unzulänglichkeiten, die einfach dafür sorgen, dass so ein paar Sachen passieren, die dich ein bisschen, wo du dich fragst, was ist jetzt los? Es gab zwei Sachen, die bei mir tatsächlich eher so für einen technischen Aha-Moment gesorgt haben. Ja. Das war zum einen das in dem Café. Das war so ein, hatten sie eine sehr dunkle, verrauchte Atmosphäre. Ja. Und es war das Bild, man hat gesehen, dass sie sich da wirklich Gedanken gemacht haben über die Beleuchtung. Mhm. Und dass sie es wirklich geschafft haben, so zwischen Nebel und Dunkelheit mit sehr viel Schatten und sehr, sehr starken Kontrasten wirklich eine interessante Bildsprache zu machen. Sie haben diese schummrige Atmosphäre von so einem existenzialistischen Café. Natürlich total das Klischee, aber das haben sie geschafft, wirklich gut einzufangen. Ja. Und das zweite war in der Dunkelkammer. Sie haben eine ganze Tanznummer in der Dunkelkammer. Mhm. Und das ist einfach mal ein Bild, was total gut funktioniert, obwohl es halt einfach mal rot auf schwarz ist. Das ist beeindruckend, ne? Ja. Fand ich auch. Ich fand den Tanz, ich fand das war tatsächlich eine der Musical-Nummern und Tanzeinlagen, die ich weniger toll fand. Mhm. Aber das Set und die Bildsprache, das war super. Und dann haben sie das zweimal aufgebrochen, indem sie ihre Kontur herausstellen, weil er entwickelt halt gerade Fotos und er entwickelt gerade ein Foto von ihr und dann gibt es einmal diesen Moment, wo er ein Licht auf sie hält und man sieht sie so in voller Pracht da stehen und das ist auch der Moment, in dem Fred Astaire sieht, oh, sie ist nicht nur ein hässliches Entlein, sie ist perfekt, also davor war er eigentlich schon der Meinung, aber es ist nochmal so ein verstärkender Moment und das war wirklich gut gemacht von der Bildsprache und von der Kamera und das war technisch auch beeindruckend dafür, dass es Mitte 50er ist. Ja. Was würdest du sagen, wenn du vorhin, also ich gehe mal zurück auf die, du bist ja der Meinung, dass die den Intellektualismus dann nach hinten schieben und ihn verlieren lassen gegen den Stil und die Modewelt oder so. Hast du diese Ironie nicht so stark gesehen wie ich der Mode gegenüber? Also ich meine, der Anfang ist schon sehr deutlich. Ja. Sie haben ein großes Problem. Die Verlegerin ist verzweifelt. Oh nein, was machen wir? Wir sind in der Krise. Und dann fällt ihr Blick auf etwas Pinkes und sie sagt, das ist die Lösung, Pink. Und ich meine, das schreit verarsche dieser Art und Weise dieser Modewelt. Sie machen am Anfang das, als ich den Anfang gesehen habe, dachte ich, oh super, mach das mit der Modewelt, was Singing in the Rain mit der Filmwelt gemacht hat. Ja. Und das total gut. Das hat total gut funktioniert als Parodie, aber auch immer als liebenswerte Parodie, die auch mit einer gewissen Liebe auf diese Welt blickt. Es ist nicht so, dass da ist keine Verachtung drin. Mhm. Ich finde, das ist der Unterschied. Wenn sie anfangen, die intellektuelle und künstlerische Szene in Frankreich zu parodieren, steckt da drin eine Menge Verachtung und auch Herablassung. Echt? Die habe ich nicht gesehen. Und ich habe mich nicht angegriffen gefühlt habe dadurch. Aber ich fand, es war für eine gute Parodie und für eine gute Satire, dafür war es mir zu herablassend und zu unempathisch. Das ist halt auch lustigerweise, die Empathie hat gefehlt. Der Film bringt sehr viel Empathie für die Schrulligkeiten und Dramen der Modewelt mit und sehr wenig Empathie für die Schrulligkeiten und Dramen der Philosophenszene. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie diese Verachtung versuchen zu vermeiden, indem sie eben etwas nehmen, nämlich Empathie, was eben nicht intellektualisiert werden kann, und das eben zu nehmen. Und wenn sie jetzt genommen hätten, wirklich, weiß ich nicht, irgendeine Existenzialismus nochmal deutlich auseinandergenommen hätten, dann hätten sie sich sehr viel mehr festlegen müssen und sehr viel mehr, dann wären sie in Schwulitäten gekommen, glaube ich. Und so haben sie sich rausgewunden aus dieser Nummer so ein bisschen und haben etwas genommen, was ganz unrealistisch ist. Ich glaube, gar nichts mit. Ich glaube, ja, sie haben gerade Empathie genommen, weil ihnen das ermöglicht hat, am Schluss zu sagen, ey, und ihr braucht diesen ganzen intellektuellen Überbau nicht. Ihr müsst einfach nur euch gegenseitig verstehen. Seht ihr? Ja. Sogar sie hat's begriffen. Sogar Maggie hat's begriffen. Du meinst, ja. Und es wird ja auch, es ist auch so der Charakter von Audrey Hepburn am Anfang, wenn sie so als Leseratte gezeigt wird, dann. Sie sagt nichts von Substanz. Genau, genau. Das gebe ich zu. Sie wird nicht als intelligente Frau eingeführt, sondern eher als eine, die einfach. Aber sie versuchen es. Buzzwords. Ne? Sie versuchen es so ein bisschen. Aber dummerweise haben sie eben nicht geschafft, den Dialog so zu gestalten, dass ich denke: Ah, okay, ihr möchte ich wirklich zuhören. Ja. Sie hat halt bloß einfach, naja, so ein paar. Ja. Stichworte genannt, die dann dem Zuschauer sagen sollen, das ist eine intellektuelle Frau. Ja. Es war halt einfach so schwierig, weil man kommt einfach nicht drüber hinweg, wenn man sie am Anfang sieht, stecken sie in diesen grauen Rock und in diese schwarze Strickjacke und hat sie diese Schuhe an, diese massiven. Mhm. Audrey, niemand glaubt dir das Mauerblümchen. Niemand. Und sie ist auch noch geschminkt in der Szene und mit ihren klassischen Audrey Hepburn-Wimpern. Und sie wird halt inszeniert und alle sagen, oh, die wird niemals ein Model. Die sieht so lustig aus. Sie hat eine funny face. Das ist ihr Titel. Ihr Gesicht ist der Titel, dass sie ein funny face hat. Das ist der Inhalt im ersten Drittel des Films. Und dass niemand glaubt, außer dem Fotografen, dass sie zum Model werden kann. Mhm. Und es ist so einfach. Es ist einfach so unglaubwürdig, weil sie sieht so verdammt gut aus. Und sie bewegt sich auch so gut. Und sie versucht dann manchmal ein bisschen tollpatschig zu spielen. Ja. Aber sie bewegt sich eigentlich schon in dieser Tollpatschigkeit viel zu elegant. Ja, das stimmt. Die Frage ist, ob das in den 50ern anders wahrgenommen wurde vom Publikum. Vielleicht. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass du als Zuschauer natürlich in den 50er Jahren sehr viel naiver an die Sachen rangegangen bist. Ich muss immer wieder, ich habe jetzt The Marvelous Mrs. Maisel angefangen. Es spielt auch irgendwie, weiß ich nicht, spielt es in den 50ern? Ich weiß nicht, aber das Outfit und die ganzen Sachen sind so, dass man an die 50er denkt. Und sie ist verheiratet. Sie geht ins Bett, geschminkt und in voller Montur, hat sich noch natürlich ihr Negligé und so weiter, zieht sie sich an. Dann wartet sie, bis er schläft, steht auf, geht ins Bad, schminkt sich ab, macht ihre ganze Routine, versucht ihr Gesicht irgendwie wieder sauber zu kriegen, geht dann ungeschminkt ins Bett, stellt sich, macht das so, dass die Sonne ihn nicht weckt, aber sie schon, damit sie morgens aufstehen kann, bevor er aufwacht, sich schminkt, die Haare macht und sich dann so mit der Frisur ins Bett legt, damit die Frisur nicht irgendwie kaputt geht. Und dann tut sie so, als ob sie nach ihm aufwacht und sagt, ach Mensch, und er sagt, ach, du siehst wieder so großartig aus. Und das, ja. What the fuck? Und ich glaube, dass viele, also dass die Männer in dieser Zeit einfach blind waren für sowas. Das kann gut sein. Und dann sitzen die halt in so einem Film und denken sich, ja, jetzt sieht sie viel besser aus. Das wäre ein Teufelskreis, weil genau solche Filme natürlich daran schuld sind, dass es diesen Blick auf Schönheit und auf Weiblichkeit gibt. Ja, aber ich glaube, dieser Film vorsichtig versucht hat, das ein bisschen aufzubrechen. Hat er? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das, also sehr vorsichtig. aber da sind wir wieder bei der Frage, wie viel überlässt der Film dem Zuschauer und wie viel muss er mitliefern? Mhm. Weil natürlich musst du immer daran denken, was bringt der Zuschauer an intellektuellem Vermögen und an Hintergrundwissen mit in so einen Film beim Gucken. Also muss ich den Gag erklären im Film oder überlasse ich dem Zuschauer das? Es ist die Frage, ab welchem Moment es überhaupt als ironischer Bruch bezeichnet werden kann. Ich glaube. Richtig. Und ich glaube auch, dass die Modewelt, wie die Ironie, die sie da drin haben, streckenweise, wir viel stärker erkennen als manch anderer Zuschauer damals. Das kann gut sein. Ja. Dann war der Film für die Zukunft gedacht. Nein. Der Film war ein Produkt seiner Zeit, für seine Zeit und macht auch heute noch verflucht viel Spaß. Ja. Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Ich weiß bloß nicht, ob ich nicht noch ein Thema habe, was ich eigentlich behandeln will. Dieser Film hätte in keinem anderen Jahr produziert, gedreht und geschaut werden können als im Jahr 1957. Ja, aber ich glaube eben, um das Progressive nochmal zusammenzufassen, ich glaube, dass Fred Astaire sehr progressiv war in seiner Art und Weise, die Tanznummern zu inszenieren. Und als der Regisseur war auch Choreograf. Ich weiß nicht genau, wie die sich das aufgeteilt haben, aber ich weiß, dass Fred Astaire einfach immer sehr progressiv war in der Form. Und ich glaube, dass die Ironie, die dieser Film mitbringt, auf die Modewelt bezogen, dafür verantwortlich ist, mit dass die Welt nach und nach angefangen hat, darüber nachzudenken, wie sinnvoll bestimmte Dinge sind. Und man muss sagen, habe ich jetzt gerade auch noch mal gelesen, dass die Szene, wo Audrey Hepburn da in dem Café tanzt, da trägt sie Ballerinas. Mhm. Ist mir in keinem Film vorher aufgefallen, dass jemand flache Schuhe in der Form als auch mit diesem Kostüm getragen hat. Und das hat ein bisschen bestimmt, was an Mode danach passiert ist. Ja. Also ich glaube, das war sehr wegweisend, was da passiert ist. Mhm. Ich gucke gerade, ich wollte eigentlich versucht herauszufinden, wer ihren Tanz in dem Café choreografiert hat, weil das wirklich ein verflucht guter Tanz war. Das habe ich vorhin schon versucht herauszufinden. Ich habe halt den Verdacht, dass das Fred Astaire war, weil ich diese Art von Tanznummern von ihm kenne. Ja. Aber nun ist der Regisseur auch Choreograf und der wird sicherlich auch noch selber mit dran gearbeitet haben. Ja. Das war auf jeden Fall ein tatsächlich für mich ein starker progressiver Moment in dem Film. Was vor allem daran liegt, dass sie wussten, wann das die Nummer zu Ende sein muss. Mhm. Dass sie es nicht haben kapern lassen von einem klassischen Swingdance mit Audrey und Fred, sondern dass sie es einfach haben stehen lassen als das, was es war. Und man muss dazu sagen, dass Audrey Hepburn auch auf eine gewisse Art und Weise gelernt hat. Also sie hat, ich habe den Namen von ihrem Lehrer vergessen, die hat einen bestimmten Typen gehabt, mit dem sie besonders viel gearbeitet hat, um Tanz zu lernen. Und die waren auch schon auf dieser Schiene. Also die hat sozusagen das schon von klein auf sozusagen mit aufgesogen, diese Art und Weise nach vorne zu gehen und nicht im Klassischen zu bleiben. Ja. Es ist ja auch tatsächlich, ich meine, wir reden hier auch von 1957, ne? Es ist, das ist eigentlich schon die Endzeit des klassischen amerikanischen Filmmusicals und dann Anfang der 60er. Also ich meine, die Musical-Landschaft hat sich in der Zeit oder kurz danach auch ja auch wirklich radikal verändert. Und ja, ja, danach war noch My Fair Lady, wo übrigens Audrey Hepburn gar nicht selber gesungen hat. Weil, wie man in diesem Film gesehen hat, sie gar nicht so richtig, richtig geil singen kann. Aber ich finde, sie hat eine ganz tolle, ganz großartige Stimme. Ich glaube, also für mich war der Eindruck immer da, dass Funny Face einer der letzten großen Musicals war. Die große Zeit ist vorbei eigentlich. Ohne mich gut damit auszukennen, kann ich mir das gut vorstellen. Also ich habe gerade mal so schnell gegoogelt, Hair ist 10 Jahre später. Aber Hair ist ja nochmal ganz anders. Ja, ja, West Side Story ist 4 Jahre später. Das ist für mich so, der Film West Side Story ist 4 Jahre später. Das ist das, was ich meine. Es hat sich einfach, die Musical-Landschaft hat sich geändert. Es kamen plötzlich ernstere Themen in die Musicals. Das ist eigentlich die Zeit, wo ich anfange, auch Musicals zu rezipieren, so die 60er Jahre. Ja, ja, ja. Genau, West Side Story ist nur 4 Jahre nach diesem Film gemacht worden und krass, ist eine komplett andere, das ist eine völlig Herangehensweise andere. An Musicals. Hat nichts mehr mit diesem klassischen Broadway-Schema zu tun oder nur noch wenig. Diese Nähe hatte ich nicht im Kopf. Das ist großartig. Das ist gut zu wissen. Weil das wirklich, dann läutet dieser Film im Grunde wirklich die Veränderung ein und ist dann noch so der letzte Abgesang auf diese Art und Weise, Filme zu machen und geht dann über in den Rest. Und Audrey Hepburn zieht halt dann so in ihren eigentlichen Fame rüber. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass er die Veränderung einleitet. Ich glaube, er ist eher tatsächlich so ein, ich weiß nicht, wenn ich überlege, dass er 1957 gemacht wurde, vielleicht wirklich so ein letztes großes, eines der letzten großen Werke dieser Art von Filmkunst. Und in einigen Momenten, ja, okay, also mit diesem Tanz von Audrey Hepburn gibt es schon so ein antizipierendes Moment, was dann später kommen sollte. Du hast aber die ganzen anderen Tanzfilme vorher nicht so im Kopf, ne? Weil es wirklich, definitiv. Die Schemata dieser Sachen sind schon inzwischen ein bisschen aufgebrochen in dem Film. Und man hört tatsächlich auch dieses klassische Klack, Klack, Klack bei den Steppnummern nicht mehr, weil das es ist mir auch aufgefallen. Fast gar keine Steppnummer in der Form, sondern er hat einen Stierkampf da irgendwie in diesem Foyer vor dem Hotel vertanzt, aber ohne dieses klassische Stepptanz-Ding. Das ist mir auch aufgefallen. Da war ich auch tatsächlich kurz irritiert, weil, also ich kenne die Filme tatsächlich nicht so gut, aber ich kenne natürlich einzelne Tanzszenen. Und ich dachte auch so, okay, es ist offensichtlich irgendwie noch dieses Stepptanz-Ding, aber allein von der Akustik ist es anders. Und ich habe mich auch gefragt, warum sie das machen in dem Moment, ohne eine Antwort drauf zu finden. Ja, ist schwer zu sagen. Ich nehme schon an, dass es dass der Gedanke war, dass wir das jetzt 10 Jahre lang gemacht haben und dass es vielleicht nicht zeitgemäß ist, da so ganz klassische Steppnummern zu bringen. Ja. Nichtsdestotrotz, ne? Also allein die Existenz und dieser Nummern, wie viele Nummern waren das? 9, 10? Allein in diesem Film von 100. Es war viel, Minuten. Das ist schon. Also das fand ich war sehr, also so wenige Filme ich dieser Art ich kenne, das fand ich war sehr klassisch, dass es zwar keine Nummernrevue ist, aber dass klar ist, die Geschichte wird durch die Nummern vorangetrieben. Und wenn es darum geht zu erfahren, wie ein Charakter fühlt, was ein Charakter denkt, dann ist das eine Nummer. Dann ist das kein Dialog, dann ist das kein Monolog, sondern es ist einfach mal Audrey Hepburn, die darüber singt, wie viel Sehnsucht sie gerade hat. Ja, obwohl man tatsächlich die Kritik in dem, die Kritiker dieser, dieses Films damals gesagt haben, dass das die Schwäche des Films ist, dass es nicht schafft, wie viele Vorbilder wie Singing in the Rain, die Gefühlswelt und die Geschichte voranzubringen, sondern eher als wir machen hier noch eine Nummer wahrgenommen wurde damals. Ich hatte tatsächlich so das Gefühl, die Gefühlswelt war eigentlich, also es war einfach alles so ein bisschen mehr an der Oberfläche als bei Singing in the Rain. Und tatsächlich sogar, wenn er versucht, in die Tiefe zu gehen, waren das eher, also die Gesangsszenen, die mir am wenigsten gefallen haben, waren die, wo er so versucht hat, in die Tiefe zu gehen. Das war vor allem die das Lied von Audrey Hepburn am Anfang. Dieses, das hat nicht funktioniert. Das war irgendwie so, so ein Liebes-Sehnsuchts-Schmachtlied. Und auch Fred Astaires Lobgesang auf ihr Funny Face fand ich, war auch jetzt nicht so ein starker Song. Und das waren ja so eigentlich die beiden Stücke, in denen er versucht hat, so ein bisschen in die Tiefe oder in die Gefühlswelt der beiden Charaktere einzutauchen. Ja, der Film hat Glück gehabt, dass das erste Lied Think Pink so gut war. Was für ein toller Song. Wenn man dann sofort so drin ist und dann verzeiht man den die beiden Nummern, die danach kommen, die nicht so ganz auf dem Punkt sind. Ja. Es war so ein bisschen schade, dass der Film nicht noch ein bisschen mehr damit gespielt hat, mit diesen Momenten, wo das Filmische und das Bühnenhafte aufgebrochen wurde. Es gab bei Think Pink, wo es diese Bilder dazwischen gab, wo man dann gesehen hat, wie sich die Modewelt ändert. Genau. Und wo man die Köpfe dann an so Collagen gesehen hat aus Zeitschriften. Ja. Super. Und ich hatte, ich weiß nicht, ich glaube, das hätten sie öfter machen können. Mhm. Es gab eine schöne Musical-Collage, das war auch einer der besten Songs, der Paris-Song. Bonjour Paris, ja, wo sie auch schön mit so Collagestilmitteln gearbeitet haben, wenn sie die drei Charaktere nebeneinander laufen lassen, an unterschiedlichen Orten und sie komplett unterschiedliche Interessen haben und sie sich dann diese Interessen doch kumulieren und sie alle zu drei sich auf dem Eiffelturm wieder treffen, fand ich ganz toll. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass er das nicht öfter gemacht hat, weil das waren schöne Momente und er hätte, glaube ich, da ein bisschen mehr Mut haben können, diese tollen Ideen der Bildsprache öfter zu benutzen. Ja. Wobei das viel gemacht wurde damals mit den Collagen vor allem. Splitscreen nicht unbedingt, aber diese ganzen, so, wir blenden jetzt Grafiken ein. Ja. So, das wurde relativ viel gemacht. So. Vielleicht haben sie es deswegen auch nicht zu viel gemacht, weil sie gedacht haben, naja gut, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber für die Modewelt hat sich es halt wirklich angeboten. Ja. Weil das natürlich, das ist das Thema, ne? Fotografien und so grafische Elemente. Gut. Okay. Hast du noch irgendwas? Nein, wie gesagt, mein Schlussfazit ist ein Film aus dem Jahr 1957 für das Jahr 1957. Aber da passt er perfekt rein und mit diesem Wissen macht er auch heute noch Spaß. Vielen Dank, dass du ihn angeguckt hast. Gerne. Ach ja, Plor, bevor wir es vergessen, hast du fürs nächste Mal schon was vorbereitet? Natürlich. Ich glaube, ich quäl dich das nächste Mal wieder ein bisschen mehr. Oh Gott. Und zwar einen Film aus der New French Extremity, einen sehr jungen Film von Gaspard Noé, Climax. Ein französischer Tanzfilm oder besser gesagt ein Hybrid aus Tanzfilm, Horrorfilm, Höllenritt. Das klingt total abstrus. Das wird fantastisch. Oh mein Gott. Was gibt's denn von dir? Von mir gibt's einen Klassiker und zwar Monsieur Verdoux von Charles Spencer Chaplin. Oh ja. Oh, einer der Charlie Chaplin-Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, du hast ja auch von den Shorties nicht so viel gesehen, soweit genau, ich weiß. Genau. Ich bin alles andere als ein Chaplin-Experte, aber auf den freue ich mich sehr, zumal ich schon ein paar Mal von dir gehört habe, dass ich den unbedingt gucken sollte. Dringend. Okay, cool. Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.